Dropkick Drama Nummer 132. Ton ist in Ordnung. Ja, da sind wir heute wieder. Heute etwas später. Wer mit Thomas arbeitet, der muss flexibel sein. Deshalb heute am, ich habe keine Ahnung welchen Tag, auf jeden Fall ist es ein Samstag um 18 Uhr. Heute ist der 9. April. Ja, das jetzt gerade auch gesehen. Läuft die Aufnahme? Ja, sonst hätte ich hier keinen Opening gemacht. Was hast du gemacht? Du hast was geöffnet? Opening, ja, ich habe ja eine Eröffnung gemacht. Ach, eine Eröffnung? Was hast du denn eröffnet? Ein Autohaus? Nee, die heutige Ausgabe. Wir haben die WrestleMania-Woche gehabt. Beziehungsweise für uns als Wrestling-Talker war es die WrestleMania-Woche. Bis morgen Abend geht sie ja noch. Jein, aber es kommt innerhalb dieser Zeit nichts Neues mehr zu gucken. Thomas, auf jeden Fall, wie hast du die WrestleMania-Woche mitgenommen? Wie war es denn so? Jetzt einmal ohne Meinung zu den Events, einfach so, wie war die Woche? Also ich habe in der Woche viel Wrestling geguckt. Ja. Und da ich auch viel Arbeit hatte, habe ich wenig Schlaf bekommen in der Woche. Und die Woche war von daher ein bisschen anstrengend, aber heute habe ich mal dann doch ein bisschen länger geschlafen. Also bin ich erst so gegen 7:30 aufgestanden und... ja, das ist natürlich der Wahnsinn. Und bis 7:30? Für mich ist das also normalerweise in der Arbeitswoche stehe ich so gegen 6:30 auf und 7:30 sind ja dann 2 Stunden mehr. Das ist für mich dann schon viel. Ja, okay. Dann belassen wir es dabei. Naja, so, jetzt ist die Frage, wie wir heute besprechen. Ich würde mal sagen, da ja die Hall of Fame... Ja, heute einiges vor. Ja, eben. Deshalb, also die Hall of Fame Ceremony... Wir haben ja heute, ich denke mal, ungefähr eine 7-Stunden-Sendung vor uns. Ja, das sagst du jedes Mal. Ich habe übrigens gerade noch eine kleine... Das kann aber dieses Mal ja so hin. Obwohl, nee, um 8 Uhr läuft ja Bildberg. Ja, dann sollten wir jetzt weitermachen. So, ich habe noch eine kleine News, die wir vielleicht zum Beginn einmal bringen sollten. Ja, auch noch einen Tipp. Eine kleine News, die sollten wir vielleicht zum Beginn bringen, denn sonst vergesse ich die wieder, sonst werde ich auch immer lauter. Und zwar... Also eine Nachricht. Ja, und ja, wir fangen heute nicht mit dem Deutschen an, Thomas. Es soll heute eine relaxte Ausgabe werden, ohne dass du mich zwischen immer hier reinsprichst und so. Und naja, auf jeden Fall die News ist, wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche, habe ich schon erwähnt, dass Superstars abgesetzt wird. Die letzte Ausgabe lief diese Woche, ich habe sie leider nicht gesehen. Ich glaube auch nicht vor das... nachzuholen. Superstars habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ich habe es auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall, die News ist, Superstars wird weiter getaped, also aufgenommen. Allerdings, jetzt lass mich einmal bitte ausreden, dann brauchst du gar nicht erst fragen. In den USA wird es nur auf dem WWE-YouTube-Kanal wahrscheinlich gesendet. Da WWE aber noch internationale Fernsehverträge hat, muss man die dann wohl weiter produzieren. Da wird es dann auch noch im Fernsehen laufen. Ob es in Deutschland auch weiter im Fernsehen noch läuft, danach weiß ich nicht. Ja, das ist ja jetzt nicht das Herausragende. Das war ja schon, also das hatte Dave Meltzer auch schon gesagt, dass es sein könnte, dass die Sendung eventuell weiterläuft wegen der internationalen Verträge. Also das ist jetzt keine großartige News, finde ich. Nee, keine großartige News, aber ich dachte, das sollte doch mal erwähnt werden. So, dann ist heute eine neue 3-Fragezeichen, gestern eine neue 3-Fragezeichen-Folge rausgekommen. Und zwar keine reguläre mit Nummer drauf, sondern eine Special-Folge. Und zwar von einem Buch, das 1989 von dem amerikanischen 3-Fragezeichen-Autoren Peter Laranges geschrieben wurde. Und das war eine dieser amerikanischen Folgen, die bisher noch nicht übersetzt wurden, bisher noch nicht als Hörspiel rauskam. Und heute kommt gleichzeitig Buch und Hörspiel raus. Gestern, Entschuldigung. Gestern. Aber es ist heute erst per Post angekommen, deshalb bin ich leicht verwirrt. Auf jeden Fall, die Folge heißt Brainwash. Amazon bestellt. Ja, genau. Die Folge heißt... Hast du schon gehört? Nein, habe ich noch nicht. Ich wollte das nur eben ankündigen. Brainwash, gefangene Gedanken. Und sie spielt teilweise wohl in New York. Klingt sehr interessant, werde ich heute Abend noch... hören. Nee, heute ist ebenfalls angekommen die 2. Staffel Buffy, deshalb habe ich erstmal die mit 2 Folgen angefangen. Die ist sehr gut. Die Buffy, die ist sowieso bis zur 5. Staffel hervorragend. Ja, vor allem auf Englisch. Also ich gucke ja jetzt auf Englisch mit englischen Untertitel zwar, aber es ist fantastisch. Um Längen besser als die deutsche. Ja, das sowieso. Aber das hat man ja bei den meisten Serien, muss man leider sagen. Das mit den 3 Fragezeichen hattest du ja hier schon mal erklärt. Das finde ich sehr interessant. Ich muss sagen, die letzten beiden Folgen, die du mir mal ausgeliehen hast, die habe ich, glaube ich, bis heute noch gar nicht gehört. Ich kann mich jedenfalls... Ja, die waren ja auch... Und ich war auch ja von den letzten Folgen, die kamen, also so alles, diese ganzen neuen Sachen, Die höre ich sowieso selten, öfter als ein, zweimal. Und aber das, wenn das tatsächlich mal wieder so an die Qualität der alten. Ja, warte, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Und zwar, ich hatte ja auch die Hoffnung, okay, alte Folge 1989, das war mit Glanzzeiten, da muss ja was Gutes kommen. Aber ganz schlechte Wertung bei Amazon. Ja, genau, 11 Rezensionen, als ich letztes Mal geguckt habe, 2,5 Sterne Durchschnitt. Einige, also es sind ein paar Leute, waren sehr, sehr überzeugend, und andere haben wieder gesagt, durchschnittlich, für heute, für die Zeit vielleicht ganz gut, für früher auch nur Durchschnitt und so weiter und so fort. Also ich werde mir da heute Abend nach der Sendung meine eigene Meinung mitmachen und vielleicht könnte man mit Chris da dann ja mal demnächst eine Sendung aufnehmen, da demnächst ja auch die Osterferien anfangen. Auf jeden Fall hier. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo der Chris wohnt. Das finde ich sehr gut. Schreib ihn nochmal an und klär das mal ab. Ihr habt ja länger nichts gemacht, dann könnt ihr ja mal so die letzten Folgen mal ein bisschen durchgehen. Genau, es ist ja wieder einiges rausgekommen. Machen und ein bisschen Kritik machen, das wäre gar nicht so schlecht. Genau, so, da werde ich mich dann drum kümmern. Außerdem seid ihr dann noch nah genug an WrestleMania dran, dann könntet ihr auch nochmal ganz kurz über WrestleMania sprechen. Ist halt im Wrestling das wichtigste Ereignis des Jahres. Ja, Thomas, das ist auch schon mal eine wichtige Erklärung, das ist mir jetzt auch ganz neu. Ja, dass es so wichtig ist. Ich dachte, das wäre so ein B-Pay-Per-View. Gibt es auch B-Pay-Per-Views? Klar, es gibt auch C-Pay-Per-Views. Und, oh ja, lass uns mal reden. Was ist denn B und was ist C? Ist das B oder ist das C? WrestleMania ist natürlich ein A-Pay-Per-View. Extreme Rules würde ich von der Qualität, da es direkt nach WrestleMania kommt und so weiter und da es die ganzen Rematch hat und da es eine Extreme Rule Stipulation hat etc. noch als B-Pay-Per-View nennen. Zum Beispiel jetzt Bragging Rights, wenn es den Pay-Per-View überhaupt noch gibt. Ich bin da jetzt etwas uninformiert bei den ganzen Hin- und Herwechseln, aber ich glaube, es gibt den leider noch. Das ist ganz klar ein C-Pay-Per-View, genau wie Hell in a Cell, weil der so schrecklich ist. Wie auch Breaking Point, also all die Pay-Per-Views eigentlich, die zum Ende des Jahres kommen, Over the Limit, die finde ich recht schrecklich. Die sind dann eher C, so SummerSlam, Royal Rumble. Royal Rumble ist vielleicht sogar noch A-Pay-Per-View. SummerSlam seit einigen Jahren ja leider auch nicht mehr. Also Royal Rumble ist ganz sicher A-Pay-Per-View. Also das Interessante ist eigentlich, welche sind A-Pay-Per-Views? Gibt es mehr als zwei? Also die wichtigsten sind ja auf jeden Fall WrestleMania und Royal Rumble. Und dann gibt es die Frage, zählt SummerSlam noch dazu? Oder ist der mittlerweile so abgesagt, dass der in die B-Kategorie fällt? In den letzten Jahren ist er abgesagt. Man kann es natürlich wieder heben. Das ist die Sache der WWE. Und es gibt ja auch noch Survivor Series. Der ist ja jetzt auch wieder belebt worden. Die Frage ist, was macht man daraus? Macht man daraus jetzt auch ein A, B, Pay-Per-View oder wirklich sogar C? Man weiß es nicht. Ja. Mal sehen. Ist nicht A. Nee, aktuell nicht. Ja, aber die Frage ist, was man daraus macht. Das ist ganz interessant. Also so wie auf jeden Fall, ich sag mal, da gibt es ja keine Diskussion, dass Royal Rumble und WrestleMania auf jeden Fall A-Pay-Per-Views sind und TNA versucht ja, das haben wir ja auch Anfang des Jahres gesagt, versucht ja mit Lockdown und Bound for Glory das so ein bisschen nachzumachen und auch zwei Pay-Per-Views als dann halt die Hauptereignisse zu haben. Und an diesem Sonntag findet ja auch Lockdown statt. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst, bis ich heute Morgen auf dem Weg zum Einkaufen den Finger for Weekly Podcast gehört habe. Und da hatten die ein TNA-Review, das muss wohl wieder eine furchtbare Sendung gewesen sein. Und dann hatten sie gesagt, ja, das wäre wohl die letzte Fernsehsendung vor dem Lockdown-Pay-Per-View. Jetzt müssen wir uns gerade einmal alle vorstellen, wie Thomas zum Einkaufen geht und dabei den Podcast hört. Das ist eine herrliche Vorstellung. Lockdown werden wir nicht tippen. Das zu klein. Nee, haben wir aber am Anfang des Jahres so festgelegt. Das werden wir jetzt heute nicht tun. Wir haben heute so viel zu tun. Wir zwei TNA-Pay-Per-Views, nämlich Lockdown und Bound for Glory tippen. Nee, also die Meinung wurde gerade vom Dropkick Drama General Manager und zwar nicht im Anonymen umgekrempelt und eliminiert. Ich bin genau wie die WWE, ich mache gerne kurz. Ja, das gesamte Tippspiel für dieses Jahr keine Bedeutung mehr. Doch, das hat natürlich eine Bedeutung, denn es ist ein WWE-Tippspiel. Nee, weil wir haben ja mal gesagt, wir machen auch eine Jahreswertung und wir haben gesagt, bei der Jahreswertung machen wir auch zwei TNA-Pay-Per-Views mit. Ja, das haben wir aber auch mehr oder weniger recht unsicher gesagt, also davon her nehmen wir das mal ganz schnell wieder raus und die Jahreswertung hat wieder eine Bedeutung. Unsicher gesagt, das haben wir ganz sicher gesagt. Naja, wir nehmen es auf jeden Fall wieder raus, ich habe es jetzt gerade wieder rausgenommen. Dein Tippspiel ab jetzt, ne? Was? Das musst du bewusst sein, dann tippe ich auch keine WWE-Pay-Per-Views mehr. Nee, das ist doch schön. So, und dann sollten wir übergehen, ich schlage vor, dass wir mit WrestleMania anfangen, da die Hall of Fame ja eigentlich theoretisch davor war, aber Ausstrahlung erst am Montag nach WrestleMania, damit wir das hier in der chronologischen Reihenfolge, in der es im Fernsehen kam, besprechen. Ja, da hatte Dave Meltzer doch recht, ne? Das haben wir ja letztes Mal diskutiert und da sagtest du ja noch, ne, die Hall of Fame würde irgendwie am Tag vor WrestleMania ausgestrahlt werden. Ja, hat mich aber sehr überrascht, aber war dem wohl nicht so. Das ist auch komisch, weil dann hatte er ja im Podcast erzählt, können die in der Hall of Fame, die ja am Abend vorher stattfindet, eigentlich nicht sinnvoll irgendwie Bezug nehmen auf WrestleMania. Weil es dann ja, wenn es nach WrestleMania ausgestrahlt wird, ziemlich blöd aussieht. Ne, ist richtig, ist sehr dusselig gemacht. Das Problem war, denke ich mal, dass man innerhalb der kurzen Zeit, wenn Samstag das ist und Samstag ausgestrahlt wird, das in der kurzen Zeit nicht zusammenschneiden könnte und volle 3 Stunden, also die... Sicher, dass das an dem Fernsehsender liegt. Ja, ja, und man könnte vielleicht 1 Stunde dann senden, aber ich glaube nicht, dass der Fernsehsender damit einverstanden wäre, die vollen 3 Stunden. Also die Hall of Fame ging dieses Jahr 3 Stunden. Die Reden, die waren wohl nicht wirklich so stark begrenzt. Ich habe gelesen, die Road Warriors, die waren für 1/2 Stunde auf der Bühne. Teilweise war es wohl ein bisschen lang. Die Hall of Fame, Ansprache von Shawn Michaels soll insgesamt sehr, sehr gut gewesen sein. Das habe ich auch gehört. Und die Einführungsrede von Triple H soll auch sehr, sehr gut gewesen sein. Mhm. Hat Brian Alvarez gesagt, das, was sie da im Fernsehen gezeigt haben, das wäre nur eine ziemliche Verstümmelung des Ganzen gewesen. Ja. Naja, da kommen wir dann zu, wenn wir da sind. Wir wollen jetzt aber erstmal mit WrestleMania 27 vom 3.4.2011 bzw. 4.4.2011 in Deutschland anfangen. Aus Atlanta, Georgia, USA, aus dem Georgia Dome. Thomas, erstmal, wie hat dir das ganze Stage-Set im Georgia Dome und der Georgia Dome selbst gefallen? Oh, das fand ich gut. Also von der Produktion kann man der WWE wieder keinerlei Vorwürfe machen. Das Produktion ist immer perfekt. Die Sicht, da hat der Brian Alvarez gar nichts zu gesagt, wie so die Sicht war. Ob man von allen Plätzen aus gut sehen konnte, das weiß ich nicht. Aber das ganze Umfeld fand ich sehr, sehr gut. Ja, fand ich auch. Man hatte das ja, also das ganze, die ganze Rampe war da ja so verglast mit so einem WWE-Zeichen. Es sah auf jeden Fall alles sehr edel aus und vorne hatte man riesige Bildschirme. Ich habe da so ein Live-Video auf YouTube gesehen von jemandem, der da ein bisschen gefilmt hatte, die Entrances, wo man auch nochmal ganz gut gesehen hat, wie groß es eigentlich ist und wie klein die Leute sind, die da dann rauskamen. Und sehr beeindruckend. Es sah alles sehr edel aus durch diese Verglasung. Dann hatte man da so riesige Bildschirme, wo dann während der Entrances all die Videos laufen. Das sah sehr gut aus. Bei Alberto Rio zum Beispiel hatte man da so diesen Vorgarten von so einer Villa und so. Und sah verdammt gut aus. Es erinnerte mich insgesamt so ein bisschen an WrestleMania 19, muss ich sagen, aus Safeco Field in Washington. Ich weiß es nicht mehr genau. Liefen denn eigentlich auf diesem riesen Würfel, der da über dem Ring war, auch die... wenn man den nicht gesehen hat, auch die Szenen aus dem Kampf. Weil den hat man ja für den Einmarsch von einigen mitbenutzt. Nee, also es gab natürlich da an diesen ganzen Lautsprecherboxen und so gab es natürlich wie immer zu allen 4 Seiten hin diese Leinwände, die liefen natürlich mit, aber auf diesem Würfel nicht. Ich glaube, das wäre auch gar nicht möglich gewesen, zumal der auch schief hang. Da liefen dann halt immer nur diese Entrance-Sachen mit, zum Beispiel bei Randy Orton, diese rote Muster und so. Das war halt mehr zur Unterstützung der Entrances gedacht. Gab's ja letztes Jahr auch schon. Was ist da denn bei euch im Hintergrund? Ja, hier ist gerade Flugzeugabsturz. Oh, das klingt nicht gut. Nee, herzlich willkommen aus Friesland, da ist es so. Das ist nicht gut. Alltag in Riepe. Das ist nicht gut. Nee, gut nicht und es ist vielleicht auch ein wenig störend, aber man kann nichts machen. Naja, auf jeden Fall, das Entrance-Set war insgesamt fantastisch. Man hat den... Flugzeug da mal abschießen. Also das Flugzeug da mal abschießen. Ach, nee. Ja, lass mal heute mal. Nee, sonst haben wir hier nachher wieder ein Flugzeug im Garten liegen. Das muss ja auch nicht immer sein. Ja, das ist dann auch wieder blöd. Das auch nicht. So, ja, war auf jeden Fall so gut. Man hat den Georgia Dome die ganze Nacht über, den ganzen Abend über geschlossen gehalten mit dem Dach. Das war sehr schön, vor allem da hingen dann auch diese ganzen Lichter rum und man sah am Dach sehr schön, wie da die Lichter waren und so. Es war fantastisch, ich fand's super. Hat mir sehr gefallen. Fand ich auch. Jo, Carrie Hilson beginnt mit America the Beautiful. Und dann kommt schon die erste Besonderheit. Normalerweise kommt dann ja ein Intro über die ganzen Matches, die kommen. Aber es fängt an mit dem Intro zu The Rock. Übrigens auch sehr schön gemacht. Und der kommt dann auch raus. Als Guest Host. Ja. Ja, und sagt dann seine Standardsprüche. Finally, The Rock has come back to Atlanta. Finally, The Rock has come back to WrestleMania und so weiter. Heizt so ein bisschen die Stimmung an und sagt, heute wird's ganz besonders toll und so weiter. Es gibt dann auch so ein schon direkt Cena-Sax-Rufe. The Rock interagiert da so ein bisschen mit den Fans, will was ganz Besonderes machen. Das Segment endet mit dem If You Smell. Ja, das war ein bisschen lahmes Promo, fand ich. Also das war so 0815. Ich hätte erwartet, dass er irgendwas Spezielles zu dieser WrestleMania sagt, weil das hätte man jetzt auch 1:1 nehmen können und bei der WrestleMania im Jahr davor oder im Jahr danach machen können, weil er einfach nur so allgemein gesprochen hat, aber er hat irgendwie zu keinem Match, auch nicht zu Cena gegen Miz, irgendwie was Spezielles gesagt. Ja, das ist richtig. Man muss allerdings natürlich auch beachten, es ist The Rock. Und zum anderen fand ich das auch ganz gut, dass man da noch nicht direkt schon so stark angedeutet hat, dass er da in das Match eingreift. Eigentlich war es ja sowieso schon klar. Ich finde, da hatte man nicht noch so eine starke Andeutung. Also es war auf jeden Fall The Rock. Rock kann Promos halten, ganz klar. Deshalb war dieses Promo auch nicht schlecht. Und ich muss sagen, es gefiel mir ganz gut, weil dadurch diese Wrestling ja so einen besonderen Start hatte. Normalerweise ist der Ablauf ja anders am Anfang. Denn erst jetzt folgt das normale Hype-Video mit ein paar Promos zu den Matches. Und dann begrüßen uns die Kommentatoren. Das sind an diesem Abend Josh Matthews, Jerry Lawler und Michael Cole. Zumindest erstmals. Michael Cole sitzt wieder in seiner Glaskammer. Und links davon, getrennt durch die Glaskammer, sind die beiden Kommentatorenpische, die USA und einmal die Spanischen. Die sind... für welches Land? Ja, die Spanischen sind natürlich für Spanien dabei. Schlauerweise. Oh. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Klar. In welchem Land spricht man denn noch Spanisch, was vielleicht ein bisschen näher an den USA dran ist? Ach du, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit solchen Sachen nicht aus. Ich meine es aber auch ehrlich, in Spanien guckt man bestimmt auch Wrestling. Ah, okay. Was machst du da ganze Zeit mit deinem Mikro? Ich habe auch Spanisch gesprochen und in Mexiko gucken einige Leute mehr Wrestling als in Spanien. Okay. Was machst du mit deinem Mikro? Ist vielleicht das auch nicht so überraschend, dass jetzt Sin Cara zusätzlich zu Rey Mysterio noch dazu kommt. Und übrigens, der kommt nicht aus Spanien. Der kommt aus Mexiko. Das weiß ich. So, du solltest mal aufhören, dein Mikro zu essen oder was auch immer du da veranstaltest. Ich esse mein Mikro nicht. Ich okay. Ganz normal. Dann ist ja gut. So, und dann kam auch direkt... Also ist da irgendwie eine Tonstörung oder was? Nee, nur wieder klingt es, als würdest du das Mikro essen. Nee, ich bin ja nur zwischendurch am Bügeln und leg ab und zu dann mal das Bügeleisen. Ja, das kennen wir. Das kennen wir. So, dann kommt auf jeden Fall direkt die nächste Überraschung des Abends, nämlich der Opener. Und das ist das World Heavyweight Championship Match. Alberto Del Rio kommt raus, übrigens ein sehr toller Eingang. Ich hatte das ja schon erwähnt, wie da im Hintergrund diese Villa ist und dann fährt er mit dem Auto da raus. Das war so gemacht auf diesem Set, da war so eine Rampe nach oben, wo die Superstars rauskamen, aber auch jetzt die Autos. Beziehungsweise erstmal das Auto von Alberto Del Rio. Das sah sehr, sehr schön aus. Er hatte auch diesen Mantel an, den man da immer in den Match-Ankündigungen gesehen hat. Wurde von Ricardo Rodriguez angekündigt, Brodus Clay stand schon hinten am Ring wieder. Wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz dazu sagen, das hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, da hast du ja gesagt, nee, das wird so nicht kommen. Aber offensichtlich hat der Dave Meltzer da doch ganz gute Quellen, dass tatsächlich das Match zwischen Bryan Danielson und Sheamus zum Dark Match wurde. Ja, stimmt, da können wir noch eben drüber reden. Und das Tolle war, das war ein Lumberjack-Dark Match zwischen den beiden und das ging dann so im Chaos über, dass irgendjemand, wahrscheinlich denke mal Theodore Long, das Ganze in eine Battle Royale umgewandelt hat. Und soweit ich das gelesen habe... Was machst du da? Was machst du da? Du sollst das Mikro nicht essen, Thomas. Ich mach's nicht, aber ich höre es auch rauschen. Das klingt, als wenn das auf deiner Seite wäre. Ja, ich höre es auch. Ich puste nicht ins Mikro. Ich tue es nicht. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das ist aber auf deiner Seite. Ich höre es nämlich auch ganz stark und das ist nicht hier bei mir. Bei mir ist es nicht. Ich puste nicht ins Mikro. Es ist auf deiner Seite. Ne, ich stehe ganz still. Ja, ich auch. Ich auch. Ne, ich sitze. Und fixiere Naja. Naja, auf jeden Fall wurde das dann in eine Das Battle. reicht wieder. Nee, ich glaube, das liegt wieder mal an eurer komischen Telefonanlage. Daran muss es liegen. Nee, es ist bei dir eindeutig. So, auf jeden Fall wurde diese Battle, ja, wurde das Ganze in eine Battle Royale umgewandelt und soweit ich das gelesen hat die dann auch noch der Great Khali gewonnen. Wenn ich da keine. Richtig. Ja, und ja, das United States Championship Match wurde dann bei Raw nachgeholt. Da kommen wir dann dazu, wenn wir endlich bei Raw sind. Heute sehr schleppend hier alles. Ja, weil du so lahm bist. Nee, ich bin eigentlich nicht lahm, ich rede recht schnell. Ist ganz schön eng nachher mit unserem Lockdown-Tipp. Hör mal auf zu rauschen, das ist ja furchtbar. Sollen wir mal den Versuch machen, dass ich einmal auflege und du nochmal anrufst und die Leitung dann natürlich besser ist? Das können wir machen, aber ich habe tatsächlich ein bisschen die Befürchtung, wir hatten doch schon mal mit eurer Anlage. Kann das sein, dass die Batterie ein bisschen leer ist? Die Batterie ist so voll, das glaubst du gar nicht. Wir machen das einfach mal. Ich werde mal einfach so ganz fies auflegen. Alles live on Sendung. So, jetzt haben wir den Thomas weggedrückt. Und jetzt kommen wir gleich weiter zu dem Match. Ich könnte jetzt noch mal, was könnte ich denn mal sagen als Überbrückung? Ich habe heute ein neues John Sinclair angefangen. Das möchte Thomas sowieso nicht hören. Und dann muss er jetzt noch mal anrufen. Als ungeschnittene Sendung werde ich natürlich keinen Teil hier rausschneiden. Und jetzt muss ich den Lautsprecher ankriegen, was, wie wir wissen, auch nicht immer das Einfachste ist. Bin ich mal gespannt. So, jetzt ist er wieder da. Hallo Thomas. Guten Tag. Und wir haben kein Rauschen mehr. Ja, das werden wir jetzt gleich rausstellen, ne? Das hat So. ja auch ein bisschen gedauert, bis es da bei euch losging. Ja, ich habe den Lautsprecher nicht angebekommen. So, auf jeden Fall das World Heavyweight Championship Match im Opener. Edge hatte auch einen sehr schönen Entrance, muss man sagen. Da alles schön vernebelt am Entrance. Das Auto stand da noch und dann schön Pyro und so weiter. Also solche Show-Elemente, die beherrscht WWE ja sowieso fantastisch. Wie gesagt, kann man nichts gegen sagen. So, dann aber das eigentliche Match. Thomas, dann darfst du jetzt auch mal deine Meinung zu diesem Match abgeben. Also, Details zu dem Match kann ich nicht sagen. Es Ich habe waren übrigens, wir können das noch eben kurz sagen, es war auch Christian mit am Ring, der kam noch vor Edge raus. ja, also wie gesagt, an Details kann ich mich gar nicht mehr erinnern, deshalb kann ich nichts sagen. Das war so ein, das war ein sehr gutes Match, was man üblicherweise so bei SmackDown im Main Event sehen würde, so ungefähr auf dem Niveau, wie jetzt auch diese Woche bei SmackDown Christian gegen Del Rio. Das war auch von der Länge her ähnlich, das ging nach meiner Zeit ungefähr 11 Minuten. Und am Ende hat überraschenderweise Edge den Titel verteidigt. Weil eigentlich haben wir ja alle damit gerechnet, dass Del Rio den Titel holt und das war für WrestleMania meines Erachtens auch nicht würdig. Also es war zwar kein schlechtes Match, ich habe ihm auch 3,5 Sterne gegeben, aber ich erwarte eigentlich von einem Titelmatch bei WrestleMania, dass es irgendwie in den 4-Sterne-Bereich zumindest mal reinkommt. So, meine Meinung. Das war bei dem Match nicht der Fall. Meine Meinung. Ich kann mich an einen sehr schönen DDT erinnern von Christian vom Ringmatte gegen Brodus Clay auf dem Ringboden und von unserem schönen Slam von Brodus Clay und auch das Match selber war sehr gut. Weil der Rio auch einmal den Cross Armbreaker angesetzt ist, war sehr knapp und letztlich hat Edge dann doch den Spear zeigen können. Überraschend und hatte überraschenden Sieg da. War dann schon die nächste Überraschung des Abends, wie so viele noch. Und ich muss sagen, ich fand's eigentlich fast perfekt als Opener. Vor dem Match dachte ich noch, okay, World Heavyweight Championship Match direkt als Opener für die Veranstaltung, das ist nun nicht so tolle, weil jetzt auch noch gar nicht so die Titelmatch-Stimmung im Publikum war, was man auch gar nicht verdenken konnte. Bei mir war anfangs auch noch nicht die Titelmatch-Stimmung. Kam dann aber und ich fand das Match sehr unterhaltsam. Es war meiner Meinung nach nicht SmackDown Main Event technisch so auf dem Level. Es war um einiges mehr. Ich habe dem Match auch 3,5 Sterne gegeben. Bei den offiziellen Moonsault-Zeiten des Matches sehe ich hier 11 Minuten 6. Ich habe bei dem Event die Zeiten nicht mitgemessen. Ich sehe die jetzt auch alle zum ersten Mal. Muss allerdings sagen, dass eigentlich kein Match, außer zwei, das wird klar, aber dass eigentlich kein Match für mich zu kurz war. Von denen, die nicht nur 1, 2 Minuten gehen, die mal ausgenommen. Ja, 3,5 Sterne fand ich eigentlich perfekt als Opener, wie gesagt. Und danach sind Edge und Christian dann noch davon am Entrance, beziehungsweise erstmal Edge und macht da dann so ein paar Späßchen bei dem Auto von Dario. Dario kommt auch noch und kniet da dann auf der Entrance Stage und fleht Edge da an, noch nichts zu machen. Christian kommt von hinten noch dazu. Mit Brechstange, Stoßstange und was auch immer. Stoßstange wohl eher nicht. Ja, und dann wird das Auto inklusive Fenstern noch ein bisschen zerstört, demoliert. Ja. Ich weiß nicht so ganz, was man hier mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Abbau von dem, was man der Rio die ganze Zeit aufgebaut hat, will. Ja, es ist auch ein bisschen komisch, weil normalerweise sollte WrestleMania ja eher so in die Richtung gehen, dass da dann wirklich die Fäden zu einem, halbwegs zu einem Ende kommen. Und das war ja eigentlich auch nur so ein Zwischenspiel, ne? Ja, das hat man bei Mania dies Jahr insgesamt recht wenig gemacht und, Das hat mir übrigens nicht gefallen. Das finde ich nicht so, finde ich nicht so gut. Ich würde mal bei WrestleMania mehr so ein bisschen, also dass dann nochmal im Pay-Per-View danach dann einmal ein Rematch ist, finde ich okay, aber dann sollten auch die Fäden abgeschlossen sein und dann sollte eigentlich der Aufbau neuer Fäden für die neue Saison laufen. Das finde ich ein bisschen schade. Und da kommt wieder das. Ja, da kommt wieder das liebe Rauschen. Das ist nicht gut. Ja, so ist das hier. Wir haben hier eine fantastische Internetverbindung. Das ist eine Telefonverbindung. Das ist der Wahnsinn. So, auf jeden Fall, ich fand das Match für den Opener toll. Ich weiß nicht, was man damit jetzt bezweckt hat. Aber das liegt an der WWE, das jetzt vernünftig weiter aufzubauen und so weiter. Ich fand es auf jeden Fall schön am Anfang. Also, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass die WWE SmackDown offensichtlich nicht mehr besonders ernst nimmt, weil die ja tatsächlich in den ersten drei Matches alle SmackDown-Matches hinter sich gebracht haben, sodass dann der Rest von WrestleMania vollständig Raw war. Und, ja, das ist schon da interessant. Da gehört halt das Titelmatch auch dazu und da hat man wahrscheinlich gesagt, naja, statt das als drittes Match auf der Karte zu bringen, das ist dann vielleicht noch schlechter, als das als Opener zu bringen. Ja, das ist schon richtig. Also als zweites oder drittes Match wäre noch schlimmer gewesen. Opener finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Da kann man durchaus auch mal ein wichtigeres Match bringen. Money in the Bank im Opener ist zum Beispiel auch sehr geeignet. Ja, das hat WrestleMania geschadet, dass Money in the Bank nicht dabei war. Das muss man ganz deutlich im Nachhinein sagen. Es hat mich im Nachhinein weniger gestört als angenommen. Anfangs. Mich hat es gestört. So, damit gehen wir weiter mit unserem schönen rauschenden Telefon heute. Zum zweiten Match des Abends, und zwar zwischen Dashing Cody Rhodes. Da war übrigens die, bei dem Entrance von Cody Rhodes jetzt mit der neuen Musik, da gibt es ja jetzt immer diese Fotoartikel und Artikel aus der Zeitung. Und die wurden auf dieser großen Leinwand da, das sah schon ziemlich gut aus. Dann noch Rey Mysterio. Da gab es eine sehr schöne Kameraansicht von hinten mit Rey Mysterio, als er noch so ein bisschen vernebelt war und Pyro und ganzen Lichtern. Also sah schon sehr, sehr schön aus. Und das Match hat mir auch wieder recht gut gefallen. Möchtest du nochmal sagen, als welcher Star ist denn Rey Mysterio dieses Jahr aufgetreten? Das hattest du doch beim letzten Mal noch. Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Die eigentlich wichtigste Frage ja des ganzen Abends. Was hatte Rey Mysterio an? Auf. Captain America, er war als Comicfigur und zwar als die Comicfigur Captain America angezogen. Ja, Josh Matthews hat uns da direkt mal aufgeklärt. Sah ganz gut aus und obwohl Captain America gehört nicht zu meinen Lieblings-Superhelden, ich bin da eher ein Freund von Daredevil, aber das fand ich trotzdem nett. Ja, ich bin jetzt nicht so der Comic-Mensch, ich kenne mich da jetzt nicht so extremst mit aus. Dabei kriegst du immer mal regelmäßig von mir einen Comic geschenkt. Ist richtig. So, auf jeden Fall, die anspruchsvolleren, die liest du wahrscheinlich gar nicht. Natürlich lese ich das. Ich lese alles, was ich von ihr bekomme. Ich hoffe, dass du die dann auch liest. Klar, ich lese alles. Aber ich glaube, das sind seltener Superhelden-Comics. Das sind meistens dann eher so sogenannte Graphic Novels, also die quasi Romane, nur halt in Comicform sind. Genau. Kurz zurück zu dem Match zwischen Rey Mysterio und Cody Rhodes. Ja, hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Wurde gut eingearbeitet hier, diese schnelle Art von Rey Mysterio, Cody Rhodes finde ich sowieso toll und es war für mich ein Ticken zu viel Rey Mysterio Konteraktionen via Hurricane Rana und sowas und ein bisschen zu viel innerhalb kurzer Zeit und ich hasse dieses Rauschen. Auf jeden Fall. Bei mir kommt das auch ziemlich stark an, aber nicht offensichtlich nicht ganz so stark wie auf deiner Seite. Ich habe halt den Lautsprecher an. Ob das jetzt die Leitung wäre. Ja, so ist es. Ich weiß nicht, es kann sein. Es könnte sein, dass um diese Zeit, weil wir sind ja jetzt so samstags 18.30 Uhr und ich telefoniere ja mit Handy. Es könnte sein, dass jetzt ganz viele Leute sich irgendwie per Telefon abstimmen, was sie denn samstags abends machen, ob sie noch irgendwo hingehen. Und dass deshalb die Verbindungen nicht so gut sind. Weiß ich nicht. Naja, vielleicht legt sich das ja noch. Es geht ja noch. Also wenn es noch geht's. Naja, auf jeden Fall das Match. Die Story des Matches war so, dass Rey Mysterio versucht hat, die Maske von Cody Rhodes abzubekommen, was er dann auch zum Ende geschafft hat. Vorher hat Cody Rhodes allerdings schon diese Beinschiene von Rey Mysterio abbekommen, die lag dann außerhalb des Rings. Es gab von Rey Mysterio, der hat sich dann später im Match selber die Maske von Cody Rhodes umgeschnallt. Es hieß ja, Cody Rhodes darf die Maske einsetzen. Da dachte Rey Mysterio wohl, okay, baller ich mir die auch mal in den Kopf und setze die ein. Da gab es ein paar Aktionen gegen. Dann konnte er allerdings Cody Rhodes nicht bis zum Pinfall bringen. Und Cody Rhodes war dann letztlich außerhalb des Rings. Rey Mysterio ist rausgesprungen. Außerhalb des Rings lag dann noch die Beinschiene von Rey Mysterio, die er dann im Anflug direkt von Cody Rhodes voll gegen das Gesicht geschlagen bekommen hat. Und im Ring gab es dann noch den Crossroads. Und das war der Sieg für Cody Rhodes. Das fand ich schon ziemlich kobalto, dass da der Cody Rhodes als Heel ein Match gewonnen hat und ich als nicht größter Rey Mysterio-Fan, der es immer gerne sieht, dass Rey Mysterio bei einem Pay-Per-View, vor allem bei WrestleMania, verliert, hat mich doch sehr gefreut. Also ich fand das zwar vom Ergebnis her, fand ich das auch überraschend und gut. Ich muss sagen, ich teile so diese, das klang jetzt ein bisschen raus, diese negative Einstellung zu Rey Mysterio teile ich nicht hundertprozentig. Mich ärgert das ein bisschen, dass Rey Mysterio immer gewinnt, um die Kinder da glücklich nach Hause zu schicken. Ja, das geht mir genauso. Also ich habe jetzt auch keine... Letzter Zeit jetzt auch nicht mehr so herausragend, aber man muss schon sagen, über die Jahre hinweg war Rey Mysterio natürlich schon einer der besten Wrestler, die es gibt. Das kann man ihm leider nicht, oder das kann man ihm nicht absprechen. Das hat ja nichts mit leider zu tun. Ja, das sehe ich genauso. Also das will ich ihm auch gar nicht absprechen, dass er früher auch sehr gut war, heute jetzt nicht mehr so fantastisch, aber ich habe auch nichts gegen Rey Mysterio an sich, ich habe nur etwas gegen Leute, die aufgrund der netten Kinder, die immer zuschauen, immer gewinnen müssen. Ich fand das auch ein bisschen überraschend und das hat sich ja bei SmackDown dann auch wieder gezeigt diese Woche, dass tatsächlich auch diese Fehde da eigentlich erst richtig angefangen hat und dass auch da kein Schlussstrich bei WrestleMania, wie das ja sonst an den Storylines mal sein sollte. Ich denke, dieses Jahr könnte man vielleicht beim SummerSlam einige Storylines zu Ende bringen. Ausnahmsweise mal, um den Pay-Per-View so auch vielleicht mal wieder ein bisschen hochzuwerten. Was natürlich auch nicht verkehrt ist. Bei welchem Pay-Per-View? SummerSlam. Ja, das wäre eine ganz gute Idee, weil vieles ja offensichtlich nicht zu Ende geführt wurde. Das Match an sich war auch ein bisschen kurz. Es gibt wohl auch Hinweise, dass Rey Mysterio und Cody Rhodes gesagt wurde, nicht zu viel zu zeigen, damit sie den anderen Matches nicht die Show stehlen. Die haben ja dann auch nur 9 Minuten Zeit gekriegt, glaube ich. 11 Minuten 58. War aber trotz der kurzen Zeit und trotz dieser Ansage, die bekommen haben, fand ich, war das Match erstaunlich gut und ich habe dem so wie den dem Opener auch 3,5 Sterne gegeben. Ja, 11 Minuten 58 und ich fand es auch sehr gut. Also was man, also auch wenn sie nicht vielleicht alles nicht zeigen sollten, haben sie doch schon einiges gegeben. Ich fand das vor allem mit der Maske und letztlich dann im Ende auch sehr gut gemacht mit der Sequenz. Hab mich sehr gefreut. Also als Ray dann diese Maske eingesetzt hat, da ganze Zeit und dann auch noch diesen Headbutt mit der Maske gezeigt hat, über den ich mich übrigens nicht so sehr gefreut habe. Aufgrund Chris Benoit und weiterer Vorfälle. Fand ich das dann sehr überraschend, dass an dem an der Stelle kein Pinfall kam. Überhaupt gab es einige Überraschungen für mich bei Mania. Auch wieder 3,5 Sterne. Ich habe beim ersten Mal gucken, habe ich beiden ersten Matches 3,3 Fälle gegeben. Ich habe jetzt beim zweiten Mal gucken auf 3,5 reduziert. Schönes Match. Hast du das erste Mal WrestleMania jetzt über diesen Stream live geguckt oder wie hast du jetzt geguckt? Ja, habe ich. Da war allerdings nur die deutsche Kommentation, deshalb habe ich da nochmal in Ruhe auch auf Englisch geguckt. Das heißt, das war dann mit Carsten Schäfer und diesem Günther, wie heißt er, Zapf? Ja. Oder wer hat da deutsch kommentiert? Ja, es wurde hin und her gewechselt auch. Wie hin und her gewechselt? Es gibt hier einmal das deutsche SmackDown-Kommentatorenteam und dann noch wohl das von Raw. Ach so, das wusste ich gar nicht, weil ich habe so lange keine deutschen Kommentare gehört. Nee, ich auch nicht, war mir auch neu, aber es wurde halt hin und her gewechselt. Naja. Und der Schäfer, ist der dann bei Raw oder was? Schäfer ist immer dabei, aber sein Kollege wurde gewechselt. Ich kann dir jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so genau sagen, wie die alle heißen. Da ich auch äußerst wenig Deutschkommentatoren höre. Eigentlich gar nicht. Wie warst du denn bei dem Livestream mit dem Kommentar dann zufrieden? Nee, ich bin nicht der größte Fan von deutschen Kommentaren. Das dürfte bekannt sein. Nach über 100 Folgen. Naja, man konnte es hinnehmen. Und der Livestream von der Bildqualität, war das okay? Bildqualität war voll in Ordnung, da konnte man sich nicht beschweren. Hat nichts geruckelt oder so? Nee, bei mir nicht. Wir haben aber ja auch eine recht gute Internetverbindung. Das liegt ja nicht nur an eurer Verbindung, ne? Das liegt ja auch an dem Server, wo die Sachen gehostet werden. Wenn da jetzt zeitgleich ganz viele Leute aus der ganzen Welt zugreifen, kann das schon mal sein, dass der Server dann Probleme hat. Und da kann dir eine gute Internetleitung dann auch nicht mehr weiterhelfen. Aber Nee, ist das haben die richtig. dann offensichtlich vernünftig ausgelegt. Ja. Ich glaube, es gucken aber auch nicht allzu viele Leute um 2 Uhr, um 1 Uhr nachts WrestleMania auf einem Livestream von Sky.de. Und mal davon abgesehen, ging der sowieso, glaube ich, nur in Deutschland. Amerika quasi gezogen und dann den Kommentar rübergelegt, sondern die haben sozusagen einen eigenen Stream gehostet. Also, der Stream über Sky.de wurde auf, kommt man, kann und konnte man auf jeden Fall nur in Deutschland nutzen. Vielleicht noch in Österreich, das weiß ich nicht genau, aber ansonsten weiter auf jeden Fall nicht. Der Stream weltweit derselbe ist und dass er von WWE kommt und dass dann die Länder nur noch ihre Landeskommentare quasi über den Stream legen. Weil sonst müssen Das sie ja weiß ich nicht. in, weiß ich gar nicht, wie vielen Ländern WrestleMania läuft, da müssen ja irgendwie 200 Streams fahren. Ich weiß es nicht, wie sowas läuft. Aber ist ja egal. Das Wichtige ist ja, die Bildqualität war gut und danach konnte man sich dann noch irgendwie mehrere Wiederholungen angucken, oder wie war das? Man konnte 24 Stunden danach das noch so aufgucken, wie man wollte. Naja, kommen wir mal weiter mit WrestleMania hier. Wie war es denn danach eigentlich in der Schule? Bist du dann eingeschlafen? Oder ging das? Nö, nee, das ging mal. Das war kein Problem. Würdest du So, das lass uns wieder mal machen? weitermachen, sonst schaffen wir das heute mit unseren 2 Stunden Limit nicht. Der Kommentar, würdest du das im nächsten Jahr wieder so machen? Oder Nein, was? ich werde im nächsten Jahr definitiv nicht nochmal den deutschen Kommentar mir antun. Dann soll das so viel. Soll das doch. So, lass uns mal weitermachen. Backstage sehen wir Teddy Long und Snoop Dogg. Der hat wohl demnächst irgendeine Live-Tour und sucht dann noch irgendjemanden, der mit auf Tour kommt. Und deshalb gibt es jetzt ein paar Leute, die sich da vorstellen. Einmal William Regal und The Great Khali. Ne, erstmal William Regal. William Regal rappt da so ein bisschen. Dann kommt The Great Khali mit Beth Phoenix. Wir singen ein Lied aus Grease, diesem schönen Film von 1978 mit John Travolta und Olivia Newton-John. Ich habe es ja noch mal mit Mama zusammen geguckt, dann also sie hat auch direkt angefangen mitzusingen. Ja. Aufnehmen müssen, dass Natürlich. wir als Sonderanhang zu dieser Sendung dann online stellen können. Nee, ich glaube, das hätte sie nicht gemacht. So, dann kommt Zack Ryder. Der wird während der Performance von Roddy Piper unterbrochen mit was war's? Nicht einer Melone, sondern einer. Genau. Das ist quasi in Referenz an die berühmte Szene aus seinem Piper's Pit, wo er Jimmy Snooker mit einer Kokosnuss niedergeschlagen hat. Genau. Das hat Snoop Dogg dann auch sehr erfreut. Dann kamen Chris Masters und Yoshi dazu. Die haben hier Dingens. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was sie gemacht haben. Haben die was? We Will Rock You? Kann sein, aber. Ja, auf jeden Fall, Chris Masters hat da. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Naja, war jetzt auch nicht so fantastisch. Und dann kam Hornsboggle raus, so ein bisschen Rap-mäßig gekleidet und Snoop Dogg meinte direkt, ja, den nimm wir. Teddy meinte dann, ja, da gibt's ein Problem, der kann nicht sprechen. Und dann verlassen die den Bereich und Hornsboggle fängt an mit den Bella Twins zu rappen. Ja, da sind wir ja gewohnt, jedes Jahr bei WrestleMania ein etwas längeres, spaßiges Segment und das war auch dieses Jahr wieder gelungen, fand ich. Ja, das war gelungen. Was ein bisschen ärgerlich war, die sind ja ziemlich knapp in der Zeit gewesen. Die haben ja wirklich die 4 Stunden vollständig ausgenutzt. Und wenn sie sich solche Segmente hätten sparen können, hätten wir vielleicht auch ein vernünftiges Match zwischen Bryan Danielson und Sheamus sehen können. Das ist richtig. Andererseits finde ich, gehört sowas auch dazu. Also ich bereue es jetzt im Nachhinein nicht so sehr, dass es das Match nicht gab. Es ist natürlich nicht schön, aber ich weiß nicht, man hätte dann vielleicht eher an dem Cole-Lawler-Match sparen können. Ja, da hast du auch wieder recht. Das war natürlich ein Match, aber da kommen wir ja dann noch zu. So, dann kann man 8-Man-Tag-Team-Match, an dem hat man eindeutig gespart. Und zwar war das zwischen The Core. The Core haben jetzt übrigens seit SmackDown wieder einen neuen Entrance-Song, beziehungsweise der alte wurde ein bisschen abgeändert. Und die trafen auf Big Show, Kane, Santino Marella und Kofi Kingston. Wladimir Kozlov war nicht dabei, denn der wurde vorher bei einem Match beim WrestleMania Access von The Core attackiert. Da gab es ein kurzes Video auch noch von, ich wollte schon Justin Bieber sagen, aber das ist er nicht, Justin Roberts. Auf Twitter. Habe ich nicht gesehen, aber doch, haben sie das nicht irgendwo, doch, irgendwas habe ich davon doch gesehen. Es wurde nirgendwo eingespielt. Du musstest dir wohl im Internet angeguckt haben. Wahrscheinlich habe ich irgendwo auf einer Newsseite nur ein Bild davon gesehen, gar nicht das Video. Möglich. Ja, Big Show, Kane, Santino Marella und Kofi Kingston besiegen The Core, nachdem Santino Marella gegen Heath Slater die Cobra gezeigt hat und Big Show dann noch mit dem Knockout-Punch nachsetzte nach 1 Minute 33, nicht wirklich lang. Was mich am meisten stört momentan ist ehrlich gesagt, dass Heath Slater momentan ziemlich runtergemacht wird. Auch bei Raw am Ende, bei der Sequenz musste Slater da die ganzen Moves einpacken und hier das Ende und so. Also der wird momentan ziemlich niedergemacht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Vorfälle gab oder ob das Zufall ist. Ist halt ein Jobber. Ja, was Slater finde ich jetzt gar nicht so schlimm, so schlecht, also, ich weiß nicht. Der gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja. Da wird ja nicht immer viel Spaß dran haben. Der wird auch so sein Leben als Jobber da weiterfristen. Er wird nicht höher kommen. Naja, Hauptsache er bleibt da. 1 Minute 33, Thomas, deine Meinung zu diesem 5-Sterne-Match? Das war Murks, das hätte man sich sparen können, 1 Stern. Als Mitleid. Ja, man muss auf jeden Fall mal zugeben, die 1,5 Minuten, die waren nicht langweilig. Ich gebe auch 1 Stern. Es war unterhaltsam, aber naja. Also Santino Marella ist immer unterhaltsam und das Match, oh Gott, ja, 1 Stern. Ja, wie gesagt, ich hätte es nicht haben müssen. So, The Rock sehen wir jetzt backstage mit Eve Torres da stehen. Im Hintergrund sehen wir noch so ein bisschen Aufbauten. Das sah nach Aufbauten für eine Pressekonferenz aus, wobei man sagen muss, die Pressekonferenz vor WrestleMania, die war ja aus New York, also die kann es nicht gewesen sein. Man weiß nicht, was da jetzt aufgebaut wurde. Naja, auf jeden Fall redet er mit Eve Torres, die ist ja Divas Championess, steht allerdings auch nicht auf der Karte, und er meint, wer immer jetzt hinter diesem Vorhang hervorkommt, er wird einen tollen Moment mit dieser Dame, mit dieser Person zaubern, und es kommt Mae Young hervor, und die schmeißt sich an The Rock ran. Und The Rock sagt, ja, sie ist immer noch die Beste und so weiter. Und Eve Torres führt dann Mae Young weg. Die ergreift auf die Chance und haut The Rock dann nochmal auf den Po. The Rock beschwert sich so ein bisschen und meint, kann da jetzt nicht mal jemand Vernünftiges hinter vorkommen? Und er dreht sich um und Stone Cold Steve Austin steht da. Da gibt es einen Stare-Down und beide meinen, dass sie sich freuen, hier zu sein und dass sie heute hier sind, um jemanden zu vermöbeln. Und beide schütteln sich dann noch die Hände. Oder die Hand. Ja. Ja, die beiden Superstars aus der Vergangenheit sind nochmal aufeinander getroffen. Das war eigentlich ganz okay. Ja, auf jeden Fall schön, das nochmal so als Backstage-Segment zu bringen. Und Mae Young, die bringt man ja eigentlich auch fast jedes Jahr bei WrestleMania mal wieder. Habe ich nichts gegen. Ist okay. Wie gesagt, das Problem ist, sie haben ein bisschen viel solcher Segmente gebracht und sind dadurch tatsächlich selber auch ein bisschen in Zeitnot geraten. Ja, das muss man sagen. Am Ende, also als The Rock am Ende nochmal rauskam, dann merkte man, dass er Anweisung hatte, mach möglichst schnell. Also er kam ziemlich schnell zum Ring, muss man sagen. Und es gab letztlich, also man hatte noch 2 Minuten, dann waren die 4 Stunden voll. Ja. So, das nächste Match. Das einzige Match eigentlich auf der Card, von dem ich beim ersten Mal gucken enttäuscht war. Randy Orton, CM Punk. Beide fantastische Entrance, also vor allem Randy Orton, da mit diesen ganzen Lichtern, die da all an- und ausgingen, also das ist, schon ziemlich extrem. Das Match, Thomas, dann darfst du jetzt nochmal deine Meinung zu diesem Match äußern, CM Punk, Randy Orton. ohne irgendein Nexus-Mitglied am Ring. Also man hat die ganzen New Nexus-Mitglieder kein einziges Mal gesehen an diesem Abend. Das ist richtig. Ich fand das Match eigentlich ganz gut. Also es war, seltsamerweise habe ich dem wieder 3,5 Sterne gegeben. Das war so im Prinzip, alle Matches waren irgendwie ganz gut, aber nichts Herausragendes. Und so ähnlich war das bei diesem Match leider auch wieder. Und meine Erwartungshaltung da war natürlich deutlich höher. Da dachte ich eigentlich, oh, das könnte so ein Match des Abends werden. Aber es war halt ein gutes Match und nicht mehr. Auch nicht weniger, aber halt auch nicht mehr. Ich muss sagen, nach dem zweiten Mal gucken, dachte ich dann, okay, das war ja ein richtig gutes Match. Es war also ein bisschen auch so eine Schlacht und was ich auch sehr, also CM Punk in der Heel-Rolle ist fantastisch. Da gab es dann zum Beispiel diesen überraschenden RKO und er hat Randy Orton ganz schnell weggeworfen, ist schnell wieder in die Ecke, hat da in sich gegrinst. Ganz diabolisch, bestialisch, wie auch immer und fantastisch. Kam dann in der Endsequenz, übrigens auch sehr gut gemacht, angesprungen und direkt in einen Flying RKO von Randy Orton. Fantastisch getarnt, sah sehr gut aus. Ja, die Endsequenz war sehr gut. Die war so ein bisschen, das hat er ja schon mal mit Evan Bourne gemacht. Das hat hier auch wieder sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich fand das ganze Match auch sehr gut. Vor allem Randy Orton hat seine Verletzung am Knie sehr gut gespielt. CM Punk hat sich da die ganze Zeit drauf orientiert. Ich fand so ein bisschen war es diese Schlacht, die man ja ganz gerne mal sieht. Das Match war bisher auch das, bis zu diesem Zeitpunkt auch das, tatsächlich das längste. 14 Minuten 45 und ich gebe dem Match 3,75 Sterne. Ich habe ihm 3,5 gegeben. So, dann sehen wir Backstage wieder ein Segment von The Rock. Und zwar mit dem größten John Cena-Fan, der sich dann als Pee Wee Herman rausstellt. Und da gibt es dann noch so ein kleines Segment und The Rock zeigt da noch ein Beispiel für Pee-wee, der doch das Potenzial als so einen richtigen Mann hätte. Und er zeigt dann noch Gene Okerlund in John Cena Merchandising-Klamotten und wie schrecklich das doch wäre. Und der solle den Mist dann auch schnell wieder ausziehen. Und fand ich gut. Hat mir gefallen. Ja, ich sag mal so, das war mir jetzt ehrlich gesagt ein Segment zu viel. Ja, ich mag Pee-wee Herman, muss ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, als der Gast los war. Um den Pee-wee Herman. Mir ging es jetzt eher darum, dass schon wieder ein Backstage-Segment und das war für WrestleMania, war mir das ein bisschen zu viel Backstage-Segmente. Das war ja irgendwie schon das dritte oder vierte. Ja, das fand ich jetzt dramatisch. Vor allem war The Rock ja auch Gasthost, da musste man ja auch einiges bringen. Ja, also mich hat's genervt, weil dadurch dann das Wrestling halt an Zeit verloren hat. Und WrestleMania gucke ich eigentlich eher wegen der Matches und nicht so sehr wegen der Segmente. Mich hat's nicht gestört. So, die Hall of Fame Class 2011 kommt heraus. Erstmal die ganzen normalen Leute, dann schon Michaels mit eigenen Entrance und werden nochmal vorgestellt. Da kann man dann nochmal gut das Boon bei Drew Curry hören, bei der Hall of Fame Zeremonie, die denen ausgestrahlt wurde, am Montag vor Raw, da wurde es dann leider herausgeschnitten. Beziehungsweise übertönt von eingeschnittenem Jubel. Also da hat übrigens der Brian Alvarez zugesagt, der Drew Curry, der ist ziemlich ausgebucht worden. Dann hat er aber in seiner Rede war der wohl so sympathisch und hat gesagt, ja Leute, die haben mich ja jetzt hier eingeladen und da zu diesem Celebrity Ring und dann wollte ich ja natürlich auch nicht Nein sagen und er soll wohl so ganz sympathisch und offen und ehrlich da gesprochen haben, dass am Ende der Rede die Leute dann nicht mehr als sehr gut haben. Also da soll wohl einige dann doch gewonnen haben. Aha. Der kann ja nun auch nichts dafür, wenn WWE ihm sagt, hier, wir führen dich in die Hall of Fame ein. Das ist ja dann der Fehler der WWE und nicht mein Fehler. Das ist richtig. Naja, ich habe die Rede natürlich nur noch nicht gesehen. Ich war ja leicht. Bei Ihnen dann dafür ausbucht, ne? Nee, ich war noch nicht da, also ich kann noch nichts zu sagen. Das werden wir dann besprechen, wenn die WrestleMania-DVD raus ist, denn da dürfte dann ja die 3-Stunden-Version drauf sein. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich mir dieses Jahr die DVD kaufe. Das werde ich auf jeden Fall machen, denn WrestleMania kaufe ich mir jedes Jahr. Vor allem diese auch. Dass mir gut gefallen hat. Als sie angefangen haben, bei den Hall of Fames dann noch so Bild zu kürzen und als man dann nicht mehr so wie bei Ric Flair so eine 2-Stunden-Rede dann haben konnte, da habe ich gedacht, nee, dann brauchst du dir die DVD auch nicht kaufen. Naja, also die 2-Stunden-Rede von Ric Flair fand ich schon echt recht extrem. Aber dieses Jahr hat man wohl anscheinend nicht allzu sehr gekürzt, denn es ging ja auf jeden Fall 3 Stunden insgesamt. Also, da lohnt sich der Kauf. Und ich glaube, ich werde mir dieses Jahr WrestleMania auch zum ersten Mal auf Blu-ray kaufen. Ja, kann ich nicht so sagen. Ich habe keinen Blu-ray-Player. Nee. Man hört aber immer, dass die WrestleMania, dass die Blu-rays von der WWE in fantastischer Qualität daherkommen und das möchte ich natürlich auch mal ausprobieren. Ne? Was gab es dann als nächstes Match? Oder ja, dann kamen die Vorberichte für Michael Cole gegen Jerry Lawler, was mich übrigens ein bisschen gestört hat, dass bei dem ersten Match, dadurch, dass das World Heavyweight Championship Match zuerst kam, dass es da keinen Vorbericht gab. Und bei dem Jerry Lawler Michael Cole, der einzige Vorbericht, den es gab, war auch das vom letzten Montag bei Raw, als Jack Swagger da wieder eingegriffen hat. Die ganzen anderen sehr guten Sachen, die man davor bei Raw hat, gezeigt hat, wurden nicht erwähnt. Das fand ich schon recht störend. Wenn man so einen guten Aufbau hat, finde ich, sollte man das auch in so einem zusammengeschnittenen Video alles zeigen. Aber vielleicht wussten die, dass der Aufbau besser als das Match ist und haben gesagt, nee, dann fangen wir das lieber nicht, dann wird das ja noch auffälliger. Was für ein schrottiges Match für euch ist. Naja, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was da... Wie man dazu gekommen ist. Also auf jeden Fall, da die beiden ja jetzt wrestlen, wird es 2 Ersatzmänner geben zu Josh Matthews. Und zwar einmal Booker T und Jim Ross. Ja, das war sehr gut. Jim Ross, natürlich sehr gut. Ja. So, und während Jim Ross dann reinkommt, kommt auch direkt Michael Cool nach. Der ist in so einem rot-orangenen Ringeranzug mit so einem Ringer-Dingens auf. Ich weiß nicht, wie die Dinger sich nennen. Im Englischen heißen die Singlet. Okay. So ein Ringer-Dress, so ein Einteiler ist das, glaube ich, übersetzt. Mhm. Man sagt im Deutschen, glaube ich, auch sogar Singlet. So, und und dann kann man auch, das Ding sitzt auch so eng an, dass man auch gut sehen kann, dass der Michael Cole doch ganz schön dick auch dann ist. Das kann man unterm Anzug ganz gut verbergen. Ja, das stimmt, der hat schon durchaus einen Bauch. Ja. Muss man schon sagen. Ja, absolut, absolut. So, und er redet dann ein bisschen und stellt Jack Swagger vor, der dann rauskommt. Und während er da gerade seine, ich wollte schon Kniebeugen sagen, aber das waren es nicht. Was waren es denn? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ich weiß nicht. Könntest du mir helfen? Was macht er denn immer am Entrance? Auf allen Vieren. Liegestützen, genau. Ja, Liegestützen. Als er dann seine Liegestützen machen wollte, ging auf einmal, kamen die Glasscherben auf einmal für Stone Cold. Und da kam da dann auf seinem Biertruck. Ne, Biertruck war es nicht. Was ist denn? Ist es ein Quad? Ja. Kam er dann rausgefahren, hat fast noch Jack Swagger erwischt, der dann schnell aus dem Weg gesprungen ist und ein paar Runden um den Ring hat er dann gedreht. Ist dann da noch so ein bisschen gegen das Kommentatorenpult gefahren, dass da ein paar Sachen umgefallen sind und Cole hatte sich in seine Kohlmeinen verzogen und ja, Austin direkt weiter in den Ring und Jerry Lawler kam dann noch und dann kam es zu dem Match und da ich ja die ganzen Entrances und so jetzt ganze Zeit beschreibe, darfst du jetzt wieder was zu dem Match sagen, Herr Thomas. Du hast die Matches, glaube ich, alle gar nicht gesehen. Doch, ich habe die Matches gesehen, deshalb sage ich ja meine Meinung danach, aber Thomas darf jetzt erstmal das beschreiben, denn ich beschreibe immer das davor und dann muss ich das ja auch irgendwie Fairness halber hier so abtauschen und wie auch immer. Ja, das war ein furchtbares Match. Fing ja damit an, ich weiß gar nicht, wo du jetzt aufgehört hast, das fing ja damit an, dass... Ich habe bei dem Match aufgehört, du sollst am besten mit 0,00 des Matches anfangen. Ja, die Frage ist ja, wo fängt das Match an? Also das ist ja, war ja ein bisschen komisch, weil Michael Cole sich ja erst in seine Kohlmann... Mit der Ringglocke. Hast du übrigens, mit der Ringglocke fing es an, hast du übrigens auch... Ich weiß nicht mehr genau, ob die Ringglocke war, nachdem Jerry Lawler ihm aus der Kohlmann rausgezogen und in den Ring gezerrt hat. Ach ja, er hat ihn da ja erstmal da ein bisschen gegen die Barrikaden geballert und so und dann, ja, dann ging es rein und dann ging es los. Hast du auch immer, als Stone Cold angefangen hat zu reden, also als unter Umständen ein Fucking oder sowas kommen könnte, auch immer den Ton weg gehabt? Ich hab solche Wörter will ich gar nicht hören hier. Hattest du bei eventuellen Schimpfwörtern, die von Stone Cold vielleicht kommen könnten, auch immer den Ton weggehabt? Ja. Ja, sehr nervig gewesen war das. WWE dachte wohl, okay, wenn Stone Cold was sagt, dann könnte man davon ausgehen, dass da unter Umständen irgendwas Vulgäres rauskommt, dann hauen wir den Ton wohl direkt mal weg. Das war recht nervig. Ja, die Veranstaltungen sind so, seit es diesen Skandal mal beim Super Bowl gab, ist das so, dass sogar Live-Veranstaltungen nicht hundertprozentig live sind, sondern immer mit einem kleinen Zeitverzug sitzen. Das heißt, wenn dann wirklich der einen Knopf und immer wenn was kommt, drückt er auf den Knopf und das Bild wird 2-3 Sekunden zeitverzögert sowieso erst gesendet und der Ton. Deshalb ist das dann wirklich ein Schimpfwort. Das ist nicht nur auf Verdacht irgendwie. Achso, kam mir teilweise so vor. Also wie jedes Mal, wenn es dunkel war, kam der Ton weg. Naja, mal davon abgesehen, Stonecold benutzt halt viele Schimpfwörter. Ja, da hat er ein Schimpfwort verwendet. Das war nicht irgendwie auf Verdacht, sondern das war einfach dadurch, dass er das verwendet hat und das haben sie dann ausgeblendet. Ja, finde ich recht störend, zumal in Amerika ein, sorry für das Wort, aber ein Fuck ja sowieso ganz gerne zur Verdeutlichung benutzt wird. Aber, naja, wenn sie meinen, dass das immer raus muss, dann muss es halt immer raus. So, dann darfst du mit dem Match weitermachen. Also, Cole hat sich versteckt in der Coal Mine, Jerry Lawler hat ihn dann, ist ihm dann da hinterher gefolgt und dann haben sie eine ganze Weile in dieser Coal Mine gekämpft und dann das hat Jerry Lawler wirklich Michael Cole fertig gemacht und dann irgendwann ging es im Ring und dann hat, weiß ich gar nicht, hat glaube ich Jack Swagger doch irgendwann mal eingegriffen oder so und jedenfalls gab es dann eine ganz lange furchtbare Phase, wo Michael Cole tatsächlich gegen Jerry Lawler Offensive gezeigt hat und Jerry Lawler dann die ganze Zeit am Boden war. Das war alles sehr schlecht und sehr unglaubwürdig. Naja, auf jeden Fall gab es dann auch noch die Sequenz, wir gehen mal ein bisschen weiter zum Ende hin, als... Oh, jetzt fängt das Rauschen wieder an. Ich dachte schon, es wäre jetzt gut. Hui. Ja, als Jack Swagger dann das weiße Handtuch oder das weiße Tuch in den Ring geworfen hat, als... Als Michael Cole dazu mich... Als Michael Cole dazu mich fertig gemacht wurde und er das weiße Tuch in den Ring geworfen hat und meinte, okay, jetzt ist vorbei. Und Stone Cold hat das Tuch erstmal genommen, hat sich erstmal ein bisschen den Schweiß abgewischt und hat Swagger direkt das Tuch wieder entgegengeworfen und hielt das doch für einen dummen Scherz. Und Swagger kam dann wütend in den Ring und letztlich gab es dann den Stunner gegen Swagger. Was dann wiederum Michael Cole ziemlich aufgeregt hat, der sich dann mit Stone Cold unterhalten hat, zumal diskutiert hat und dann, hört ja gar nicht auf, was machst du denn da? Isst du das Telefon auf oder was? Eigentlich liegt das dann noch. Soll ich nochmal auflegen, du? Soll ich nochmal auflegen und wieder anrufen? Nee, lass mal. Mach mal weiter, das bringt eh nichts. Oh Gott. Ja, ist ja schön heute. Naja, auf jeden Fall, Cole hat sich dann so ein bisschen an Stone Cold vergriffen, von wegen, er wäre Michael Cole und so weiter und so fort, das könnte man nicht machen, und so, dass Stone Cold dann Michael Cole ein bisschen geschubst hat, und der lief direkt in einen Schlag von Jerry Lawler, der hat da so ein bisschen rumgemacht dann mit seinen Attacken, und am Ende war es dann so, dass Jerry Lawler Michael Cole in den Ankle-Lock genommen hat, und der hat da dann flehend abgetappt, hat dann eine ganze Zeit gebraucht, bis Stone Cold die Ringglocke betätigt hat. Michael Cole hämmerte da schon wie wild auf dem Ringboden rum und dann war es vorbei. Und Thomas übernimmt jetzt mal nicht, denn da würde man nicht viel verstehen. Auf jeden Fall Lawler und Austin feiern dann. Och Gott, ja nee. Und Booker T kommt da noch mit in den Ring, dann gibt es ein bisschen Bier, er zeigt einen Spin-A-Rooney. Austin gibt Booker auch ein Bier, zeigt aber direkt den Stunner gegen Booker. Der war übrigens sehr gut, weil Booker T, als er da nach hinten fiel, noch das Bier aus dem Mund gespuckt hat. Der war sehr, sehr schön. Und dann meldet sich auf einmal der anonyme General Manager. Josh Matthews liest das vor. Und laut GM ist Jerry Lawler nachträglich disqualifiziert, weil Stone Cold ja, in das Match eingegriffen hat. Also die Regel missachtet hat, nicht unparteiisch war und... Jerry Lawler ist da ziemlich wütend und schickt Josh Matthews direkt mal in den Ring und der bekommt dann auch noch den Stunner. Das fand ich nicht so toll und naja, ich glaube, das hatte dann letztlich auch nur den Grund, dass man Jim Ross und Jerry Lawler für das nächste Match am Kommentatorenpult haben wollte. Genau, deshalb hat mich das auch nicht gestört. Nee, dann nicht mehr. Uiuiui, das ist ja auch schlimm heute hier. So, und dann geht's weiter. Das Match, was ich eigentlich in dem Main Event hätte gepackt. Soll ich auch nochmal eine Sternewertung für das Co-Match sagen? Oder ist das? Ah ja, stimmt. Das Match ging 13 Minuten 48. Du darfst deine Sternewertung sagen. Ein Stern. Ja, von mir auch ein Stern. Ach Gott, nee. Soll ich nochmal auflegen? Vielleicht wird's besser. Das bringt nichts. Ja, aber für die ersten Minuten vielleicht. Ja, von mir aus kannst du auflegen, aber ich glaube nicht, dass das bringt. Okay, mache ich das mal. Ach ja, heute ist ein spaßiger Tag. Also, es geht jetzt auf jeden Fall weiter mit dem Nolz-Barton-Match. Die Vorberichte kommen, da gab es auf jeden Fall eine Zusammenfassung. Und zwar genau die gleiche, die auch schon bei Raw mehrmals gesendet wurde, bei SmackDown glaube ich auch. Und dann gab es zwei nette Entrances, die wir besprechen, wenn Thomas wieder in der Leitung ist. Was gleich sein sollte. Bis dahin muss ich sagen, fand ich auf jeden Fall WrestleMania sehr unterhaltsam. Mal davon abgesehen, dass Jerry Lawler, Michael Cole teilweise etwas langgezogen war, aber zu... ganz schlimm fand ich es nun auch nicht. So, und da ist er wieder. Hallo Thomas. Guten Tag. Oh, es geht wieder. Ja, mal gucken, für wie lange? 2 Minuten. Ja, deshalb machen wir jetzt auch ganz schnell weiter. Noch als Bart. Ganz schnell weiter. Triple H kam mit... Schneller. Triple H kam mit, wie heißt der Song? Those Home Bells? Nochmal? Those... Ich weiß nicht, wie heißt der Song von Metallica? For Whom the Bell Tolls. Das bezieht sich auf einen bekannten Roman von Ernest Hemingway, den ich dir übrigens sehr empfehlen kann. Den habe ich auch mal in meiner Jugendzeit gelesen. Der heißt auch For Whom the Bell Tolls. Wem die Stunde schlägt, ist die Übersetzung. Also wortwörtlich heißt es natürlich irgendwie, für wen die Glocke läutet, aber die Übersetzung des Romans heißt dann besser, wem die Stunde schlägt. Ach ja, mir werden immer so viele Bücher empfohlen, das ist schon schlimm. Naja, auf jeden Fall, das Match kommt dann, Triple H, erstmal mit... Tolles Match, und das ist halt tatsächlich, tolles Buch, das ist halt tatsächlich auch Weltliteratur, das sollte man schon mal gelesen haben. Kommt alles noch. Auf jeden Fall, Triple H kommt erstmal mit diesem Song rein, die ganzen Bildschirme sind weiß. Erst kam da noch so ein bisschen Lichtspiel, was auch ganz nett war, und dann sind da so ein paar, ja, wie soll man sagen, Soldaten, Krieger mit so Schilden am Entrance-Set, die Triple H erst verdecken und sich da dann so aufbauen. Das waren übrigens alles Wrestler aus den unteren Ligen, die alle den Befehl bekommen hatten, vor dem Event ihre Gesichter nicht zu zeigen. Und dann wurde es dunkel und dann kam Triple H mit dem normalen Song von Motorhead raus. Hatte auch nicht mehr diese Kleidung an, die er vorher anhatte, sondern auch so einen Kriegeranzug. Und ja, dann kam der Entrance. Undertaker kam zu Ain't No Grave raus. Ganz normaler Entrance, aber natürlich auch sehr schön. Und dann kam das Match und ich übergebe wieder an Thomas. Oh, das war das beste Match des Abends. Ja, das sehe ich natürlich auch so. Da gibt es nichts dran zu reden. Das ging ewig lang. Ja, es hatte eine gute Länge. 29 Minuten. Ja, du sollst aber nicht zu der Länge sagen. Du sollst ja erstmal erklären, was in dem Match so passiert ist. So. Es ist eine ganze Menge passiert. Und deswegen war auch tatsächlich so, dadurch, dass es 29 Minuten ging, es gab gar nicht so furchtbar viel jetzt Füllmaterial. Man sollte dann meinen, 29 Minuten, naja, dann wird das sehr langsam angefangen haben und viel Halsbegriffe und so. Das war ja, also langsam mal gar nicht. Also Triple H wurde erstmal hochkant aus dem Ring geworfen. Da dachte ich schon, okay, das ist schon mal ziemlich riskant. Und dann sind die beiden erstmal durch die Coal Mine gebrochen, die da direkt mal zusammengebrochen ist. Und nicht so stabil zu sein. Nee, und Triple H ging dann wieder in den Ring, stand da und Undertaker ist aus der zerbrochenen Coal Mine aufgestanden und Triple H dachte, oh Mist, steht denn der schon wieder? Und dann ging's fast schon wieder nach draußen, mehr oder weniger, wo dann beide auf das Kommentatorenpult der Amerikaner draufgegangen sind. Triple H wollte da erst den Pedigree drauf zeigen. Da gab es allerdings diesen, wie nennt sich das? Dieser Move, dieser Konter vom Undertaker, der da gezeigt wurde? Ich weiß es nicht mehr. Backdrop. Es gab einen Backdrop vom Undertaker runter. Triple H ist vom Kommentatorenpult auf den Boden gefallen. Das sah ziemlich hart aus. Überhaupt ist dieser Boden recht hart und das tut doch ziemlich weh, denke ich mal. Mal davon abgesehen, aus der Kameraperspektive, wo es der Zuschauer gesehen hat, sah es so aus, als würde er da voll mit dem Kopf gegen das Kommentatorenpult schlagen. So knapp war das. Da habe ich dann schon beim Gucken gedacht, naja. Es ist dann zum Glück ist es gut gegangen. Zum Glück ist es gut gegangen. Achso, ich dachte, du wolltest Blut sehen. Ja, Blut gerne, aber noch keine gebrochenen Nacken oder irgendwas anderes. Ja. Das muss nur nicht unbedingt sein. Es ging auf jeden Fall gut aus. Das war das und dann gab es später nochmal eine Szene, wo vor dem spanischen Kommentatorentisch eine Ringtreppe aufgebaut wurde. Triple H auf der Ringtreppe stand, Undertaker Anlauf genommen hat, Triple H entgegengesprungen ist und der hat das in einen Spinebuster umgewandelt, der durch den Tisch ging dahinter. Auch sehr schön. Und diesen Spinebuster-Konter gab es dann auch nochmal im Ring später. Ja. So, und dann können wir jetzt mal erzählen, wie das Match im Ring verlief. So ungefähr. Denn auch hier wurde das wie eine Schlacht wieder dargestellt. Es gab von jedem mehrmals Finisher jeweiligen und es ging nicht vorbei. Also, es war wieder sehr interessant gemacht. Man, also, es waren sehr, sehr glaubhafte Nearfalls. Man dachte ja, okay, nach dem ersten Pedigree, naja, da wird er wahrscheinlich rauskicken. Aber nach dem zweiten dachte ich dann schon, ne, das wird dann doch gewesen sein. Das kann ja nicht wahr sein. Nee, man hat es sehr gut gemacht. Also auch jetzt nach 2 Jahren gegen Shawn Michaels, wo man doch einige Finisher wieder mit Nearfalls versehen hat, und war das immer noch sehr glaubhaft und ich bin auch das ein oder andere Mal davon ausgegangen, beziehungsweise dachte, jetzt könnte es zu Ende sein. Ja. Und es gab zum Beispiel vom Triple H gab es auch den Tombstone Piledriver vom Undertaker, der sah da übrigens auch ziemlich fies aus, weil der Triple H ja doch ein bisschen kleiner ist als der Undertaker und das war ganz, ganz knapp mit dem Kopf vom Undertaker. Und ja, Triple H, der wurde in dem Match wurde dargestellt, als ob er Undertaker einfach nicht besiegen kann. Er hat 2-3 Mal den Pedigree gezeigt, immer wieder, es kam nichts und Undertaker ist immer wieder aufgestanden, dann gab es sehr, sehr viele Stuhlschläge, übrigens auch einen zu dem Kopf, aber mit Händen davor, der sah sehr gut aus. Der Schlag und es ging nicht vorbei und Triple H dachte, das kann nicht sein und wirkte sehr wütend aufgebracht, hat mit diesen ganzen Stuhlschlägen immer versucht, ihn da irgendwie zum Liegen zu bringen. Und hat dann final den Sledgehammer unterm Ring hervorgeholt, wollte damit Ende machen, allerdings hat Undertaker ihn in den Hell's Gate genommen, dann überraschend, Triple H hat noch versucht, an den Sledgehammer zu kommen und damit irgendwie aus dem so mischen Griff rauszukommen, allerdings hat er dann letztlich aufgeben müssen, als er total am Ende war schon. Ja, also er hat dann tatsächlich auch nicht, da haben viele gedacht, jetzt er wird dann einfach bewusstlos werden und nicht austappen, weil dann hat er eine Ausrede. Aber das war tatsächlich, wie ich fand, auch richtig und gut gemacht. Er hat dann tatsächlich auch ausgeschlagen und aufgegeben. Ja, genau. Und dann ging es aber nach dem Match noch interessant weiter. Möchtest du das mal übernehmen? Ja, also nach dem Match ist es tatsächlich so gewesen, dass Undertaker lag dann K.O. da. Der war im Prinzip, da hatte man den Eindruck, der ist mehr fertig als Triple H. Triple H war dann schon wieder so ein bisschen in der Ecke und das sah dann auch kurz so aus, als wenn er jetzt nochmal rüber geht zu Undertaker. Hat er dann aber noch nicht gemacht. Und zu dem Undertaker sind dann Ringärzte gekommen und am Ende musste Undertaker dann tatsächlich mit so einem Wagen mit einer Liege drauf rausgefahren werden. Das heißt, man kann jetzt davon ausgehen, dass der Undertaker auch tatsächlich eine ganze Weile wieder mal weg ist und erstmal nicht auftreten wird weiter. Den Wagen mit der Liege fand ich übrigens sehr, sehr cool. Der war super. Ja, ich war mir erst nicht ganz sicher, ob das jetzt, weshalb sie das so gemacht haben, ob das das Triple H ist, dass er sagt, naja, wenn ich schon verliere, möchte ich trotzdem wieder stärker aussehen. Oder ob das einfach dann der Grund war, dass wir gesagt haben, okay, Undertaker ist sowieso so schwer verletzt, dann haben wir eine gute Entschuldigung, dass er jetzt erstmal ein halbes Jahr wieder Pause hat. Aber ich fand das Ende auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich fand's auch okay. Und es gab auch nochmal sehr, sehr viel Pyro an der Stelle, mehr als am Anfang, hier nach dem Sieg von Undertaker, von einem Entrance-Set. Ja, das Match ging 29 Minuten 26. Thomas, deine Wertung zu diesem Match? Also ich fand es nicht so gut wie die beiden Undertaker Shawn Michaels Matches. Ich fand, es war aber trotzdem bisher das beste Match des Jahres und ich habe dem 4,5 Sterne gegeben. Ja, muss ich eben essen. Und die Leitung wieder funktioniert. So. Ja, ich war sehr überrascht, wie gut die beiden das hier geschafft haben. Also die haben wirklich so ziemlich das Beste gezeigt, was die beiden zeigen konnten. Ich habe dem Match auch 4,5 Sterne gegeben. Es war nicht so gut wie das gegen Shawn Michaels. Die beiden WrestleManias davor. Aber es hat mich vollends überzeugt. War toll. Ich fand vor allem diese Wirkung des Matches, dass man so Triple H als den darstellen wollte, der es irgendwie, der so total fair, ja nicht unbedingt wütend, aber total, ja mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein, aber wieder versucht halt irgendwie Undertaker zum Liegen zu bringen, aber der immer wieder aufstand und so, also fand ich sehr, sehr gut. Von der Wirkung. Ja. 4,5 Sterne, beste Match von WrestleMania. Vicky Guerrero kommt raus und kündigt Dolph Ziggler und Lake Cool an. An der Stelle hat man jetzt übrigens auch keine Rock-Segmente mehr gebracht. Da merkte man dann wohl, dass ein bisschen knapp wird. Ja, vom Zeitmanagement war das nicht ideal, grundsätzlich. Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen verhauen. Ja, ich glaube auch, dass man im Main Event, den zweiten Teil des Main Events, durchaus noch länger machen wollte. Ja, das haben wir ja bei dem Rock-Promo, bei dem Cena-Promo am Montag gefahren. Da hat ja John Cena nochmal ein bisschen ketzerisch auf Rock geschimpft und gesagt, er hätte zu lange geredet bei WrestleMania und deshalb musste sein Match gekürzt werden. Ja, ich denke, da hätte man auch noch mehr bringen wollen, auf jeden Fall. Ich glaube, so würde WWE das normalerweise nicht beenden. Zu diesem Schrottmatch kommen wir ja dann nachher noch. Ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin sowieso der Meinung, dass WWE bei so einem Event durchaus noch eine halbe Stunde dazu buchen sollte, wenn doch mal was verlängert wird, wenn es auch nur 5 Minuten sind. Aber das wäre dann wahrscheinlich vom Pay-Per-View technisch wieder zu teuer. Finde ich zu viel. Ja, aber du musst natürlich jetzt auch gucken, wenn man den Main-Event hier mit irgendwie noch 10 Minuten mehr noch hätte retten können, dann wären mir auch 4 Stunden und 10 Minuten durchaus in Ordnung gegangen. Es wäre besser, wenn sie für 3,5 Stunden planen. Dann lieber ein bisschen länger werden. Oh, naja. Ich finde 4 Stunden ehrlich gesagt auch zu viel. Ich nicht, also bei WrestleMania freue ich mich immer drüber und ich, als 2 Stunden vorbei waren und ich da saß, dachte ich schon noch, schade, schon 2 Stunden vorbei, schon die Hälfte vorbei. Schade. Das geht mir auch häufig mittlerweile anders, also so nach 2 Stunden denke ich, na, das geht jetzt aber noch ziemlich lange und ne, das habe ich höchstens bei den normalen Pay-Per-Views. Bei WrestleMania denke ich jedes Mal wieder auch schade, schon so weit und so. Mhm. Naja, dann kam auf jeden Fall das Match des Abends. John Morrison, Trish Stratus und natürlich Snooki können Dolph Ziggler und Lay Cool besiegen durch einen durch einen Flickflack von Snooki und einem anschließenden sehr schönen Splash. Ja, hervorragend. Hätte ich nicht mit gerechnet. Nee, ich auch nicht. Also diesen Flickflack, den sie da in die Ecke gezeigt hatte, ich glaube, wer zeigt den noch? Keine Ahnung, wer den noch zeigt. Auf jeden Fall ist schon mal eine sehr gute Aktion. Also mit dem hätte ich nicht gerechnet. Und so einen Flickflack mit leichten Salto zu zeigen, kann ich jetzt auch nicht. Gewundert. Also dass dieses kleine, dicke Mädchen da so diesen Flickflack hinschafft, ich hätte gedacht, vielleicht rollt sie sich in die Ecke, aber sie hat ja richtig Sport gemacht. Ja, hätte ich nicht gekonnt. Nee, du hättest dich dann lieber gerollt, ne? Klar, ich hätte mich dann in die Ecke gerollt. Am besten war natürlich der Splash danach. So, Snooki bringt das Cover gegen Michelle McCool, Layla, whatever. 3 Minuten 15 das Match. Übrigens, den Move, den du da meintest, da mit dem Flipflop, das hat uns Kelly Kelly auch gemacht. Ja, das dachte ich auch zuerst, ich war mir nur nicht sicher. 3 Minuten 15 und das bringt natürlich 5 Sterne ein. 5 Sterne und 2 Daumen nach oben für Snooki. Des Jahres. Ja. Ja, Snooki wird bei mir wahrscheinlich die Wahl zum Newcomer des Jahres gewinnen. Klar. 2 Daumen nach oben für Snooki. So, dann folgt ein Video. Ja, das ist sehr interessant, was man hier an Videos vor dem Main Event gezeigt hat. Vielleicht ein weiterer Grund dafür, dass man letztlich nur noch so wenig Zeit hatte. Aber das musste kommen. Ja, das Video zu The Miz. Ja, auf die Videos hätte man jetzt hier nicht verzichten können. Also das muss natürlich auch für so ein Main-Event sein. Das Video zu The Miz, das war besser als das Match. Ja, und zwar sehen wir The Miz da vor einigen Bildschirmen sitzen in so einem Raum, also vor so einem Schaltpult und so weiter. Und da sehen wir Momente aus seiner Vergangenheit, beziehungsweise auch so legendäre WWE-Momente und wie er früher noch SmackDown da moderiert hat, beziehungsweise bei Tough Enough auf MTV war. Nee, Tough Enough auf MTV ist Quatsch, aber wie er bei MTV war und jetzt als WWE-Champion mit Alex Riley ist. Ja, das war The Real World, diese Reality-TV-Serie auf MTV. Genau. Ich glaube, die gibt's heute noch. Das weiß ich nicht genau. Und dann folgt noch ein Video zu John Cena, wo auch seine Vergangenheit da bearbeitet wird. Das ist allerdings nicht so gut wie das von The Miz, das ist schon richtig. Wobei das The Miz-Video ist fast eher passend für ein Babyface. Ja, ist richtig. Wobei The Miz, ja, es ist schwierig, wer hier Babyface und wer Heel war. So, und auf jeden Fall von den Zuschauerreaktionen. In der Rolle ist natürlich klar. So, und der John Cena Entrance, das ist ja jedes Jahr das gleiche, dass da immer wieder was Besonderes ist für John Cena. Und dieses Jahr haben wir einen Chor da vorne stehen. Ich dachte schon, das wäre irgendwie so ein schwuler Chor. Dachte ich erst. Man hätte da so eine kleine Geste gebracht, aber das war es dann wohl doch nicht. Das war jetzt natürlich auch nicht negativ gemeint, also. Oh. Ja, ich wundere mich nur, dass du bei dicken schwarzen Frauen sagst, das wäre ein schwuler Chor. Ich habe erst nur die Männer gesehen. Entschuldigung. Ich habe nur erst die Männer gesehen. Die Frauen, die wurden erst danach gezeigt. Ja. Es ist so. Tut mir leid. Ich glaube es immer ausnahmsweise. Ausnahmsweise glaubt er mir mal. Wie schön. Endlich mal jemand, der mir glaubt. Jawohl. So. Yay. Freuen. Nee, ich guck grad Hannover gegen Mainz ist und Hannover hat gerade 2-0 geschossen. Achso. Ich dachte schon, du würdest dich mit mir freuen, aber das ist natürlich schon wieder eine irre Vorstellung. So weit wollen wir nicht gehen. Nein, natürlich nicht. Am Ende des Tages muss man ganz klar sagen, ich bin ja hier der Michael Cole und du bist der Booker T. Ja, da kann ich noch relativ gut mit leben. Dann bin ich auf jeden Fall hier nicht der Dicke. Nee, du bist ja große Schwarze mit den lustigen Haaren. Ja. Ich glaube, Thomas wollte zuerst Schwule sagen, aber das... Nee, Schwarze. Ja, es klang erst wie Schwule, Schwarze. Aber egal. Naja, was ich auf jeden Fall an diesem Chor... der Chor an sich war sehr gut, muss man sagen. Was ein bisschen blöd war, dass das Publikum entsprechend, dass der Chor zu John Cena gehörte, dass er den Chor ausgebuht hat, die Crowd. Das fand ich ein bisschen schade und jetzt nicht so schön, das Publikum. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Das fand ich jetzt nicht so schön, zumal der Chor halt sehr gut war. Naja, John Cena kommt dann raus und wird natürlich auch gnadenlos ausgebuht und dann kommt das... Der Chor war super. Der Chor war super. Fand ich wirklich gut. Ich auch. War zwar nicht schwul, aber sehr gut. So, jetzt reicht's hier heute aber jetzt auch. Jawohl, 3-0. Ehrlich? Schon wieder? Ja. Hey, hey. So, Thomas, jetzt darfst du das Match übernehmen. The Miz gegen John Cena. Musst du machen. Ich kann jetzt nicht. Ich guck jetzt hier 96 Mal. Das war wieder so eine tolle Sache. Thomas, bei den Aufnahmen, die hörten mir auch nie zu. Niemals. Nie. Doch, ich werde jetzt das Match runterrattern und Thomas wird mir wieder 0,0 zuhören. Ja, so ist es. So, ich kann zu dem Match ehrlich gesagt nicht viel sagen. Ich habe das Match auch bisher nur einmal gesehen. Aber ich weiß. So Schrott. Okay, jetzt sind 3-0 gewonnen. Jawoll! Sehr gut. Ach, dann kannst du jetzt ja das Match übernehmen. Nee, ich übernehme jetzt hier gar nichts. So, Thomas, jetzt besprichst du bitte eben das Match. Sonst gibt's hier ein bisschen eher Stress. Ne? Los. Oh, ich habe jetzt hier gerade so einen Obstsalat gegessen, da waren viele Erdbeeren drin. Ich glaube, ich muss da jetzt mich erstmal vom Essen erholen. Ja. Ne, ich kann mich an das Match auch nicht mehr so sehr erinnern. Ich weiß, wo die Endsequenz da saß. Also ich kann nur sagen, das Match war wirklich Schrott. Na, so schlimm würde ich das jetzt nicht sagen. Das war also, ich habe dem einen 3 Sterne gegeben. Das zog sich hin und war trotzdem kurz und es war langweilig und am Ende war es ein Unentschieden und... Ja, lass uns erstmal besprechen, wie es zu dem Unentschieden kam. Und zwar saß The Miz auf der Absperrung da, hinten da, wo auch die Ringsprecher etc. sitzen und wo es dann direkt ans Publikum geht, da in diesen, auf dem Betonboden. Und John Cena kam angerannt mit so einer Art, mit einer Clothesline und beide fielen da dann auf den Betonboden und The Miz hat sich da voll den Kopf auf dem Betonboden gestoßen, was ich übrigens erst bei der Wiederholung bei Raw sah. Das sah auf jeden Fall nicht schön aus und beide wurden ausgezählt, das war dann also ein Draw. Dann kam allerdings... Dann unentschieden. Ja genau, dann kam The Rock raus und meint, dass so ein Matchausgang für einen Main Event bei WrestleMania nicht ginge und deshalb startete er das Match nochmal neu. Es gab an einer Stelle, glaube ich, auch noch eine E-Mail vom General Manager, aber die wollte The Rock einfach nicht vorgelesen haben. Auf jeden Fall kam dann das Match nochmal. Und John Cena läuft dabei direkt in den Rock Bottom rein und The Miz kann ihn covern und gewinnt damit. Also das erste Match ging 14 Minuten 32, das war bis zu dem Zeitpunkt okay. Ja, das zweite, das waren jetzt 32 Sekunden, da kann man nicht so viel zu sagen. Zum ersten freue ich mich, dass The Miz weiter ein Champion ist, da habe ich eigentlich nicht so sehr mit gerechnet. Zum anderen war das jetzt mit diesem Ende leider nicht WrestleMania würdig. Ich hätte mir gewünscht, dass man die 14 Minuten noch weitergeführt hätte, einfach nochmal über 5 Minuten weg und dass The Rock da dann einfach noch eingegriffen hätte. Das wäre besser gewesen. Aber das Match an sich war jetzt auch nichts wert und das war auch schlecht. Ich habe jetzt mal ob man das jetzt noch hätte weiterlaufen lassen sollen oder nicht, ehrlich gesagt war ich dann noch froh, als ich von dem Elend erlöst war. Es wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, das weiterlaufen zu lassen und The Rock so einfach eingreifen zu lassen. Naja, ich gebe jetzt einfach mal 2 Sterne. Ich fand's, muss ich sagen, als ich mit dem Event zu Ende war, bei dem ersten Mal durchgucken, da habe ich ja wirklich noch keine Spoiler gelesen, da habe ich noch keine Meinung von anderen Leuten gelesen, da dachte ich, okay, WrestleMania war gut, der Main Event war gut. Das Ende war interessant. Ich habe jetzt nicht gedacht, okay, das Ende war absoluter Mist, es war schlecht, was soll das? Ich dachte, das Ende war interessant, mal sehen, was die WWE damit will. Dann habe ich, dann bin ich natürlich in die Foren gegangen, habe die Meinung gelesen von wegen 6, Ende war Bullshit. Und dann möchte ich jetzt gerade mal meine Meinung dazu loswerden. Ich fand WrestleMania sehr gut nach dem ersten Gucken, ohne Spoiler, ohne andere Meinungen, die mich irgendwie beeinflusst haben. Ich war mit WrestleMania sehr zufrieden. Und dann kamen die ganzen Meinungen von wegen 6, ganz schlecht und Mistende 4-5 von den Noten her auf der Skala. Dann kamst du noch mit deiner Meinung, dass es One-Match-Show war und dass du auch nicht so ganz zufrieden damit gewesen bist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schrecklich, dass seit ungefähr 3 WrestleManias jedes Mal wieder die ganzen Kritiker kommen, beziehungsweise so viele Leute von wegen WrestleMania war absoluter Mist, 5 oder 6 als Note und ich finde, dass diese Meinung WrestleMania ziemlich runterziehen für die Leute, die es beim ersten Mal gucken, dann noch sehr gut fanden, wie zum Beispiel ich. Jetzt nach diesem Ganzen muss ich auch sagen, okay, der Main Event, der war noch nicht so dolle. Aber beim ersten Mal gucken dachte ich, okay, WrestleMania war toll. Ich war zufrieden. Jetzt. Du hast auch nur ein Match über 4 Sterne gehabt. Ja, es störte mich aber halt nicht. Also ich dachte, okay, es hat mich sehr gut unterhalten und gar kein Problem. Wir haben davor ja auch nochmal besprochen, WrestleMania muss sich unbedingt so überaus fantastische Matches haben, sondern einfach nur durchweg eine gute Show bringen und das war für mich geschafft worden. Ich fand noch Michael Cole gegen Jerry Lawler, fand ich zwar jetzt nicht so dolle, aber fand ich jetzt auch nicht absoluten Mist. Das war, fand ich noch gerade okay, also davon her fand ich es bis dahin ganz okay. Insgesamt WrestleMania für mich wieder einen Daumen nach oben. Wir sollten vielleicht noch eben kurz besprechen, was nach dem Match kam. Da bekommt The Miz auch noch den People Elbow. Und Rock feiert und damit geht WrestleMania off. Thomas, jetzt darfst du. Für mich WrestleMania Daumen in der Mitte und das zwar nur Daumen nicht nach unten, Daumen nur in der Mitte, noch in der Mitte wegen des Triple H Undertaker Matches. Das ist wirklich ein Match, das ist es wert gesehen zu werden. Wenn man den Rest nicht gesehen hat, hat man nicht viel verpasst, meiner Meinung nach. Naja, ist ja deine Meinung. Ja, genau. Deshalb sage ich. Ja, genau. Darfst du ja auch. So, wollen wir direkt weiter zu Raw gehen? Wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit. Nee, um 8 müssen wir Schluss machen, deshalb solltest du mal zügig dann zu Raw gehen. Raw vom 4.4.2011 aus der Philips Arena in Atlanta, Georgia wieder. Ich werde das jetzt auch ablesen, denn ansonsten dauert das einfach zu lange. Ich habe Raw ehrlich gesagt auch nur teilweise gesehen. Ui. Ich habe Smackdown diese Woche geguckt und da waren ja die Raw-Zusammenfassungen und habe ich nur die Teile, die mich interessieren, wie zum Beispiel das Sin Cara geguckt. Hui, das finde ich ziemlich extrem, denn Raw war diese Woche, finde ich, ziemlich cool. In Ring-Promo, Triple H kam heraus und sprach über sein WrestleMania-Match gegen den Undertaker. The Game gab an, dass er im Ring vor über 71.000 Fans stand und vor lauter Aufregung beinahe hyperventilierte. Hunter merkte an, dass der Deadman bereit war, sich selbst zu zerstören, um die Siegesserie weiter aufrechterhalten zu können. The Game bedankte sich beim Undertaker für den Kampf seines Lebens. Triple H erklärte bereit zu sein, wenn der Taker zurückkehren sollte. Was die Zuschauer sehr gefreut hat. Überhaupt war das Publikum bei Raw sehr, sehr gut, muss man sagen. überhaupt nach so einer WrestleMania, denke ich, ist bei den Fans die Stimmung noch sehr gut. Und ja, war sehr gut, das Publikum. Bei WrestleMania war das Publikum übrigens auch gut. Ja, das muss man auch sagen. Weil ich dachte bei denen, eigentlich also die dieses. gut waren, sind sie gut mitgegangen. Am Ende beim Match zwischen Cena und Miz, da war ja Totenstille, weil das Match einfach nicht besonders gut war. Da kann man aber dem Publikum keinen Vorwurf machen. Ja, Totenstille, so schlimm war es nun auch nicht, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr Anti-Cena-Publikum. Ja, bei dem Main Event war auch das Problem, die Leute wollten Cena, ja, booten Cena aus und bei The Miz war man sich nicht so ganz einig. Will man den jetzt unbedingt bejubeln oder, ne? Das war das Problem. Aber auf jeden Fall Atlanta, in Atlanta insgesamt das Anti-Cena-stärkste Publikum überhaupt bisher, glaube ich. Das habe ich eigentlich noch nie so extrem erlebt. Man hörte eigentlich kaum positive Meinungen zu Cena da. Wirklich gar nicht. Also normalerweise gibt es da zumindest immer ein paar Leute, die für Cena sind, beziehungsweise dann Cena sagt, let's go Cena rufe, aber gar nicht. Immer nur gegen Cena. Naja. Michael Cole betrat die Halle und sprach über sein WrestleMania-Match gegen Jerry Lawler. Laut Cole sprach die Welt nicht über The Rock oder Takers Siegesserie, sondern über Michael Cole und wie er allen die Show stahl. Cole bezeichnete sich als Mr. WrestleMania, nun nachdem Shawn Michaels in die WWE Hall of Fame aufgenommen wurde. Lawler hingegen klärte auf, dass nicht Cole, sondern ein blöder Computer ihn besiegte und erinnerte daran, Cole zum Aufgeben gebracht zu haben. Dabei heulte Michael Cole wie ein kleines Mädchen. Cole forderte ein Rematch. Lawler ging darauf ein und erfuhr dann, dass es sich dabei jedoch um kein WrestleMania-Rematch handelt. Lawler sollte eine Woche nach seinem Match Bro erneut auf Jack Swagger treffen. Und, ja, Jack Swagger brachte dazu, Jerry Lawler im Ankle-Lock aufzugeben. Swagger wollte den Ankle-Lock allerdings nicht lösen, sodass der Referee die Match-Entscheidung dann nochmal umkrempelte und letztlich hat Jerry Lawler dann durch Disqualification gewonnen. So, und nach dem Match, Michael Cole fragte Jim Ross, der hat übrigens auch wieder kommentiert, was mich sehr erfreut hat. Ja, mich auch. Das kann man übrigens sofort merken. Das habe ich auch bei WrestleMania gemerkt. Der Kommentar macht dann doch eine ganze Menge aus. Ja, das ist schon richtig. Da war ich dann auch sehr froh, dass man sich dazu entschieden hatte, Josh Matthews zu stunnern und dafür Jim Ross am Kommentatorenpult zu haben. Vor allem für so ein Match wie Triple H gegen Undertaker war das eine echte Bereicherung. Also das war sehr schön. Ich hoffe, man bringt den jetzt noch über eine längere Zeit hinweg. Dass es jetzt nicht nur für zwei, dreimal ist. So, Michael Cole fragte Jim Ross, ob er die Entscheidung des Referees als lustig empfindet. Danach nahm sich Cole eine GR's Barbecue Sauce Flasche und schüttete den Inhalt über Jim Ross. Ross vertrieb Cole in den Backstage-Bereich. Ziemlich wütend war Jim Ross. Ja. Ja, war da ganz Aber eingesaut mit der Barbecue-Soße. Also es war schon recht intensiv, fand ich gut. er war nicht wütend, weil er eingesaut war, ne? Sondern er war wütend, weil Mike Cole sollte nach unten zielen und er hat nach oben gezielt. Ja, direkt ins Gesicht, ja. Direkt auf die Brille und vielleicht auch ein bisschen in die Augen, das stimmt. Ja, ein bisschen in die Augen ist gut. Also er musste tatsächlich, musste am Ende dann irgendwie ein Augenarzt da in seinen Augen irgendwas machen, weil er da ziemlich scharf was das Zeug reinbekommen hat. Und das ist so bei dieser Soße, bei dieser Barbecue-Soße nicht so ganz gesund scheint. Ui. Ja, da kann ich dann auch verstehen, dass John Ross ein bisschen schneller zum Ausgang gegangen ist. Und auch als er die erst ins Auge bekommen hat, hat er erst noch ein bisschen gebraucht, bis er da dann wieder hochgeguckt hat. So, dann kam ein sehr gutes Match mit zwei Rematches von WrestleMania. Ich fand das übrigens sehr interessant, dass bei der Raw direkt so viele Rematches gebracht wurden von WrestleMania. Randy Orton, Rey Mysterio konnten CM Punk und Cody Rhodes via 619 von Mysterio und RKO von Orton gegen Rhodes besiegen. Ein sehr schön durchgesprochenes Match mit sehr vielen schönen Aktionen und sehr vielen schönen Move-Ketten. Fand ich sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, das Match. So 3,5 Sterne. Kann es nicht sagen, ich hab's nicht gesehen. Triple H traf Backstage auf Steve Austin. Beide unterhielten sich über Hunters WrestleMania-Match gegen den Undertaker. Und Steve Austin meinte nochmal, dass Triple H ein sehr, sehr gutes Match gehabt hätte. Es folgte ein Sin Cara-Promo. So, Steve Austin kam heraus und sprach über Tough Enough. Austin brachte dann die Kandidaten der Show heraus. Die Teilnehmer stellten sich jeweils kurz vor. Dann kam The Miz mit Alex Riley rein und sprach über seine damalige Tough Enough-Teilnahme im Jahre 2004. The Miz hypte sich selbst und ließ eine Szene von seinem WrestleMania-Match gegen Cena einspielen. Ja, die Szene die dann zu dem Draw führte. Im Ring forderte er Steve Austin zu einem Match heraus. Die Fans chanteten noch ein Match. Austin forderte die Tough Enough-Teilnehmer dazu auf, den Ring unverzüglich zu verlassen. Riley verpasste Austin einen Tiefschlag. In der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung mit Austin bekam Riley schlussendlich einen Stunner verpasst. Danach ließ sich Austin einige Bierchen zuwerfen und warf ein paar Dosen zu den Tough Enough-Kandidaten. Im Anschluss feierte er mit ihnen und Cole bekam in seinem Glaskasten auch noch eine kleine Bierdusche von Stone Cold ab. Ja, das letzte haben sie bei SmackDown nicht gezeigt, das davor haben sie bei SmackDown im Rewind gezeigt. Das habe ich also auch gesehen. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Segment, um die Tough Enough-Teilnehmer jetzt nochmal zu bringen. Tough Enough kam ja erst danach, ich habe es ehrlich gesagt schon davor geguckt und war sehr gut. Weil dann, Tough Enough war super. Ja, genau, da wollte ich jetzt gerade zu kommen, wo wir jetzt gerade bei dem Segment sind, ist es vielleicht ganz gut, an der Zeit jetzt mal die Meinung zu Tough Enough zu bringen. Thomas. Tough Enough war meine Lieblingssendung diese Woche. Also ich habe letzte Woche nach WrestleMania habe ich noch die Hall of Fame und SmackDown im Wrestling geguckt und dann habe ich noch Tough Enough und die Ultimate Fighter. Der Ultimate Fighter habe ich noch nicht gesehen, die könnte ich mir vielleicht heute Abend noch angucken. Geguckt habe, hat mir Tough Enough am besten gefallen. Also Stone Cold Steve Austin in der Tough Enough, wie er da am Ende die Leute da zusammengestaucht hat, sensationell. Sehr, sehr gut. Ja. Also Tough Enough hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich vermute, dass so nach 3-4 Wochen wird sich das alles ziemlich stark wiederholen und da werden so ähnliche Sachen kommen. Da nutzt sich das zwar ein bisschen ab, aber ich glaube, da gucke ich mir die ganze Season trotzdem an. Ja, ich mir natürlich auch. Ultimate Fighter muss ich noch nachholen diese Woche. Na, ich finde, ich bin auf jeden Fall bei Tough Enough, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber für diesen Langhaarigen da, der gefällt mir sehr gut. Ich weiß, wenn du meinst, der da trainiert hat, während die anderen gesoffen haben. Den Namen weiß ich auch nicht, aber der ist auch ganz gut, ja. Ich guck gerade mal, man muss ja wohl irgendwo muss man hier wohl mal den Namen finden. So. Aber die beste Szene in dem Ganzen war eigentlich, am Ende sitzen drei, die am schlechtesten bei der Übung, stehen dann im Ring und einer von den drei muss ausscheiden. Und dann wird dieses Mädchen da von Stone Cold Steve Austin gefragt, was denn ihr Lieblingsmatch aller Zeiten ist. Naja, Melina gegen Alicia Fox. Super. Und die Reaktion von Stone Cold Steve Austin. Also das sah wirklich so aus, als wenn das nicht abgesprochen war. Da hatte man den Eindruck, Stone Cold Steve Austin, für den steht jetzt für einen Moment lang die Zeit still. Der konnte das gar nicht verarbeiten, was sie ihm da für Blödsinn erzählt hat. Mhm. Und dann sagt er irgendwie, von allen Matches, die es jemals gab, weil dieses Match findest du da am besten. Und naja, da wusste man schon, die ist raus. Ja, das war schon. Ich finde den Namen jetzt leider gerade mal so nicht so wirklich. Naja. Ist auch nicht so wichtig, die Namen, die kommen dann noch mit der Zeit bei denen, die übrig bleiben. Ja. Nächste Ausgabe wissen wir den Namen. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ja, Tough Enough hat mir sehr gut gefallen. Daumen nach oben empfehle ich allen. Habe ich diese Woche auch ehrlich gesagt sogar noch vor Raw gesehen. War das erste, was ich nach WrestleMania geguckt habe. Ja, ich hab's auch. Ziemlich früh geguckt. Ich war ziemlich neugierig. Ich auch. Habe ich mich sehr drauf gefreut und war wie entsprechend schon ein paar Mal gesagt. Jetzt auch sehr gut. Ricardo Rodriguez kündigt Alberto Rio rein. Der kommt raus. Und zwar jetzt Raw SmackDown noch ohne Auto. Das wurde ja jetzt zerstört. Alberto Del Rio besiegt Evan Bourne, der hatte noch nicht mal einen eigenen Entrance, via Aufgabe im Cross-Armbreaker. Ich denke mal, Evan Bourne, der wird dann auch mit der nächsten Entlassungswelle weg vom Fenster sein. Ja, ich weiß nicht. Ich würde mir eher wünschen, dass bei dem nächsten Draw, wenn es denn einen Draw gibt, wie heißt denn das noch? Entlassungswelle? Nee, nicht die Entlassung. Ach so, Draft. Draft. Der Draft, nicht Draw, sondern Draft. Wenn es einen Draft gibt, würde ich mir wünschen, dass der Evan Bourne zu SmackDown schicken, weil die können ihn da gut gebrauchen und er kann auch mal ein bisschen was zeigen und ich vermute sowieso, dass das weiter so gehen wird, dass SmackDown der B-Brand ist und dass dann eher die Stars, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Alberto Del Rio weiterhin zu Raw geschickt werden und die Leute, die bei Raw nichts so bringen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, die Nexus-Leute, dass die dann eher zu SmackDown An der Stelle hätte ich nochmal eine kleine Info, und zwar Tough Enough endet ja, ich glaube, Mitte, Ende Mai. Und Tough Enough hat man ja immer als dritte Stunde nach Raw gebracht. Das kommt jetzt vor Raw. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat man insgesamt dann 3 Stunden Sendezeit. Und wenn die Staffel dann Mitte, Ende Mai zu Ende ist, will man sich diese dritte Stunde wohl noch für 2 Wochen da belassen, denn die 2 Wochen nach Tough Enough, nachdem es zu Ende ist, wird es 2 3-Stunden Raw-Specials geben und es könnte natürlich sein, dass eine dieser 2 3-Stunden-Specials auch eine Draft-Sendung ist. Das ist ja ganz gut, glaube ich. Finde ich an Draft finde ich eigentlich immer ganz lustig. Ja. Übrigens ist das tatsächlich so, das war jetzt eine Ausnahme, dass das Tough Enough nach Raw kommt. Ab jetzt, das war nur zur, weil das halt die Premierensendung war und ab jetzt wird es so sein, dass dann eine Stunde vor Raw kommt dann Tough Enough. Und ja, ich war davon ausgegangen, dass es dann nachher mal kommt, aber. Von den Einschaltquoten her eine etwas schwierigere Position da im Sendeschema. Ja. Naja, soll mich nicht stören. Vicky Guerrero kam heraus und erklärte, dass Dolph Ziggler nicht verantwortlich an der Niederlage im WrestleMania-Match war, sondern Laycool. Dolph gratulierte John Morrison zum Sieg und überlegte dann aber nicht, er Snooki gratulieren sollte. Dann sprach Ziggler eine Herausforderung an Morrison und Stratus aus. Und dann gab es ein Mixed Tag Team Match. John Morrison und Trish Stratus besiegten Dolph Ziggler und Vicky Guerrero via Starship Pain von Morrison gegen Ziggler. Ja, ganz okay das Match, da braucht man aber nicht viel zu sagen. So, dann wurde das United States Championship Match nachgeholt. Und hier konnte Sheamus Daniel Bryan via Pump Kick, heißt er jetzt eigentlich, keine Ahnung, steht hier so, besiegen. Match war in Ordnung. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass an dieser Stelle diese beiden Akteure sich sagen, okay, jetzt zeigen wir mal der WWE, was man hätte bringen können. Bei WrestleMania hätte man uns die entsprechende Zeit gegeben und dass sie da jetzt einen richtigen Showstealer hinlegen, aber das war es jetzt nicht so wirklich. So, Sheamus, aber es war auch nicht schlecht. Also Sheamus trat nach dem Match mehrfach auf Daniel Bryan an und dann kam auf einmal die Sin Cara-Musik. Finde ich übrigens sehr gut, man hat diese Sin Cara-Musik ja schon in den Promos immer gehört. Das ist ja diese orientalische, so ein bisschen nach Maya klingend und dann kam da dieses Licht, was immer änderte, rot, gelb, grün und so weiter und so fort und dann noch diese Musik mit dem vielen Bass und wie Sin Cara da in seiner Klamotte dann rauskam mit der Maske und so, ein bisschen superheldenhaft, das wirkte alles sehr irreal, das fand ich schon sehr, sehr gut gemacht. Wobei Maya-Musik natürlich nicht orientalisch ist, sondern mexikanisch. Das passt natürlich auch, dass dieses ganze Azteken-Ding mit der Vergangenheit der Mexikaner, das passt natürlich sehr gut, weil er halt Mexikaner ist einfach. Ja, es wirkte auf jeden Fall sehr irreal und sehr gut gemacht. Und Sin Cara zeigte dann Richtung Sheamus in den Ring und stürmte dann in den Ring kam da dann mit so einer Rolle reingesprungen. Man konnte bei der ersten Ansicht noch ganz gut sehen, dass er im Trampolin vor dem Ring stand. Allerdings ist diese Rolle in den Ring ein bisschen missglückt. Also sah jetzt nicht so schlimm aus, er hat aber die Seile recht, ja, so ein bisschen berührt. Kam noch Pyro, als er da in den Ring reinkam. Bei dem Entrance ist es so, das ist der Entrance, den hat er als Mystico in Mexiko auch immer so gebracht. Das ist so, dass dann unter dem Ring jemand ist, der ein Trampolin. Ja, und derjenige, der das Trampolin da wohl ranschieben sollte, der hat das wohl zu nah am Ring gelassen, sodass er leider ein bisschen daneben gegangen ist. Und leider war die Kameraeinstellung auch so, dass man das mit dem Trampolin gesehen hat. Das hat man bei SmackDown besser gemacht. Ja. Da hat man das Trampolin nämlich nicht gesehen. Genau, das war schon ein bisschen peinlich, fand ich. Naja, Sin Cara kam dann in den Ring und beförderte den Iren nach ein paar Aktionen aus dem Ring. Da gab es dann noch diesen Super Cobalto Crossbody nach draußen, der sah schon recht cool aus. Ja, da war jetzt auch nichts, was so außergewöhnlich war. Also das sind schon Sachen, die John Morrison auch so zeigt. Ja, man wollte da, man hat wohl erst noch geplant, aber man muss sagen, also insgesamt, was man von SmackDown Raw gesehen hat, was der Sin Cara da gezeigt hat, wie er diese Hurricane Runners und so einfach hingenommen hat und auch alles andere an Action, was er da im Ring gezeigt hat, wenn es auch nur so ein bisschen wenig war, das sah schon verdammt genial aus. Verdammt genial. Das übertrifft das von Rey Mysterio momentan um Längen. Und es war wohl erst geplant, auch eine andere Aktion noch draußen zu zeigen, als nur den Crossbody. Wobei ich muss sagen, der Crossbody, der sah auch schon verdammt cool aus. Jetzt halte ich mal sprachlich ein bisschen im. Der sah sehr gut aus. Der sah schon verdammt cool aus und man hätte da wohl eigentlich noch mehr geplant, aber Sin Cara hat sich wohl gesagt, ja, da ist jetzt schon so viel schief gegangen, dann lassen wir das wohl erstmal und bringen da ein bisschen was Ungefährlicheres. Also das sieht schon, das war schon verdammt genial, was er da gezeigt hat. Ich bin ein Fan. Jetzt. Ja, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht, ne? So, wir machen weiter. John Cena stieg in den Ring und sprach über das WrestleMania Main Event Match. Cena gratulierte und scherzte zugleich über The Miz. Dann wandte er sich The Rock zu und erwähnte, dass er sich in seine Angelegenheit einmischte. The Rocks Entrance Theme ertönte und der People's Champ kam heraus. In der Konversation erwähnte Rock Respekt vor Cena zu haben, daraufhin booten die Fans. Rock führte weiter aus, dass er wüsste, dass Cena WWE leben würde und er einer der größten WWE-Superstars und Champion aller Zeiten wurde, aber es ändert nichts an seiner Einstellung, er kann Cena auch weiterhin nicht leiden. In einer Sache ähneln sich beide, jeder möchte der absolut Beste sein. Cena erwähnte darauf die Zahnfee, was bei Rock nicht sonderlich gut ankam. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wollte Cena erfahren, ob Rock nur darüber sprechen oder es tatsächlich bringen möchte. The Rock versprach es zu bringen und sagte, dass beide Geschichte schreiben werden und etwas tun, was zuvor nie getan wurde. Sie werden das größte Match aller Zeiten bestreiten und das bei WrestleMania 28. Es wird der People Champion mit Team Bring It und the Millions and Millions of his Fans, der Main Event der People's WrestleMania. Rock fragte dann Cena, if he can smell what he is cooking. Beide reichten sich die Hände und lieferten sich einen kurzen Stare-Down. Das heißt also, bei WrestleMania 28, ich glaube, das gab es wirklich noch nie, dass ein Jahr bevor WrestleMania überhaupt schon stattfindet, nächstes Jahr ja in Miami am 1. April, schon bekannt wird, was denn der Main Event ist. Cena gegen The Rock. Das ist, also muss ich sagen, an der Stelle, als The Rock zu Ende war, da bin ich dann noch mit einem Lächeln durchs Haus gegangen. Das ist ja schon ein großer Traum jedes Wrestling-Fans. Also auf das Match freue ich mich jetzt schon ein Jahr zuvor, bevor WrestleMania 28 überhaupt ist, schon ziemlich. Ja, das ist interessant. Also das Publikum in der Stadt, die haben natürlich ziemlich gebucht, ne? Weil, ich meine, das ist klar, die kriegen dann gesagt, ja, hier, Rock gegen Cena, aber nicht bei euch, sondern erst in einem Jahr und dann auch in einer anderen Stadt. Das, ja, die haben dann schon ziemlich gejubelt. Habe ich anders gehört. Also ich habe ja heute nochmal die Wiederholung aus SmackDown von dem Segment gesehen und da waren schon war schon mehr Buh als Jubel. Ja, also bei Raw haben sie ziemlich gejubelt, also da habe ich eigentlich kaum Buhrufe gehört. Da war ziemlicher Jubel. Da hast du eine andere Sendung gesehen als ich. Ich bin mal gespannt, ob das dann tatsächlich stattfindet, weil da muss man ja natürlich mal gucken, wie sieht es dann aus mit Verletzungen und so weiter. Und ich habe mich gewundert, dass The Rock das so mitmacht, weil wenn da jetzt irgendwie ein Filmangebot dazwischen kommt, so irgendwie so ein super Blockbuster, weiß ich nicht, ob er dann das wirklich durchhalten kann oder ob er dann sagt, nee, dann kassiere ich lieber eine Strafe von WWE und mache dann lieber diesen Blockbuster-Film. Naja, das glaube ich nicht. Ob diese Filmangebote so lange im Voraus sind, dass man das wirklich dann schon über ein Jahr voraussehen kann. Von daher hat mich das gewundert. Wenn sie das, ja, gewundert hat mich auch, also ich habe da auch nicht mitgerechnet. Also wenn sie das durchhalten können, finde ich das sehr gut. Ich frage mich nur natürlich, weil The Rock ja jetzt dann erstmal wieder fast für ein Jahr weg sein wird. Ja, man möchte sich jetzt zuerst wieder auf Cena gegen The Miz konzentrieren. Genau, das ist dann natürlich so ein bisschen, ist dann immer im Hinterkopf, naja, so richtig wichtig ist das ja nicht, weil eigentlich alles, auf das hinausläuft, ist ja sowieso das Match gegen The Rock. Also da werden sie jetzt sich ein bisschen was überlegen müssen, dass man das Match mit The Rock ein bisschen vergisst und dass sie das dann wieder erst vor WrestleMania wieder richtig in den Mittelpunkt ziehen. So, plötzlich kam The Core heraus und umkreisten den Ring, danach schlugen Gabriel und Barrett auf Rock und Slater sowie auf Rock und Slater sowie Jackson auf Cena ein. Allerdings konnten sich Rock und Cena zur Wehr setzen. Rock zeigte einen Spinebuster gegen Barrett. Danach war es Zeit für den People's Elbow. Cena gab Slater ein Attitude Adjustment. Rock führte im Anschluss noch einen Rock Bottom gegen Barrett aus. Monday Night Raw endete mit einem weiteren Handshake zwischen The Rock und John Cena. Ja, ihr wolltet wohl nochmal Core bringen, beziehungsweise war wohl eher der Sinn, dass die beiden nochmal ihre Trademark-Moves gegeneinander ausspielen. Genau, das da war halt die Core, waren da so in der Rolle der Jobber im Prinzip. Ja. Naja, auf jeden Fall eine sehr gute Raw, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, was ich gesehen habe, fand ich okay. Verstehe ich ja gar nicht, dass du die erste Raw nach WrestleMania nicht guckst. Nee, ehrlich gesagt, dadurch, dass WrestleMania mir nicht so richtig toll gefallen hat und da ich in den Podcasts schon wusste, was bei Raw passiert ist, habe ich gesagt, nee, dann guckst du dir lieber erstmal Tough Enough an. Und dann guckst du dir lieber erstmal Ultimate Fighter an. Und dann war es auch schon Freitag. Und dann habe ich gesagt, nee, da kannst du auch gleich SmackDown gucken. Weil da kennst du erstens die Ergebnisse noch nicht genau. Und zweitens kannst du dann, die zeigen ja sowieso immer da, die Raw Rewinds, die wichtigsten Sachen kriegst du da dann auch zu sehen. Naja, das verstehe ich gar nicht, aber egal. So, SmackDown. Ja, wenn du erstmal anfängst zu arbeiten und dann nicht mehr ganz so viel Zeit zu gucken hast, dann wirst du da schon mal anfangen. Ja, da würde ich aber eher auf andere Sachen verzichten als auf Raw nach WrestleMania. Da würde ich mir dann eher ein paar andere Sachen. Auf was hättest du denn verzichtet? Dafür hast du doch auch vor Raw geguckt. Ja, ich würde dann auf Ultimate Fighter verzichten, beziehungsweise wahrscheinlich dann doch eher auf SmackDown, weil SmackDown diese Zeit ja jetzt nicht mehr so fantastisch ist. Ja, das habe ich überlegt. Dann habe ich aber gesagt, nee, bei Raw kennst du halt die Ergebnisse schon genau. Und bei SmackDown kennst du die halt noch nicht. Und deshalb habe ich gesagt, nee, dann gucke ich das mal. Ja. So, Zeit wird knapp. Wir werden schnell zu SmackDown übergehen, sonst wird das hier alles ein bisschen knapp. SmackDown, also um 18 muss ich aufstehen. Ja, deshalb machen wir damit jetzt hier auch weiter. SmackDown, TV-Strahlung ist der 8. Aufzeichnung am 5. aus dem Time Warner Cable Arena. Aus der Time Warner Cable Arena in Charlotte, North Carolina. SmackDown begann mit Alberto Rio. Er betrat den Ring und beklagte sich, dass Edge seinen Wagen bei WrestleMania zerstörte. Der Rio äußerte sich auch noch über Christian. Teddy Long kam hier raus, bis Teddy Long... das ist schon sehr klar. Nee, Edge kam hier raus auf so einem Truck, wo dann hinten der demolierte Wagen von der Rio drauf stand und... Teddy Long kam dann noch heraus und setzte für später ein Match zwischen der Rio und Christian fest. Und der Sieger der Auseinandersetzung wird bei Extreme Rules in einem World Heavyweight Championship Ladder Match auf Edge treffen. Dann kam ein Best of Three Falls Match. Team Big Show konnten The Core besiegen 2-1, nachdem The Core mit allem Mann auf Kane einschlugen. Das war dann der Disqualification-Sieg und... Für 2-1 ging das dann an Team Big Show. Und dann gab es noch... lange und war irgendwie nicht so richtig notwendig. Nee, war ganz okay. Dann gab es auf jeden Fall noch einen Triple Chokeslam von Kane, Big Show und Santino Marella mit der Cobra gegen Ezekiel Jackson. So, ein Sin Cara-Video. Dann gab es ein kleines Jobber-Match. Cody Rhodes konnte Trent Barretta via Crossroads besiegen. Danach schlug Cody weiter auf Barretta ein, bis Rey Mysterio den Save machte. Rey Mysterio mit neuem T-Shirt. Ja. Ja, ist das so? Hm? Okay. CM Punk hatte ein neues T-Shirt bei Raw. Das hat mir sehr gut gefallen, weil da war zum einen dieses die Faust von ihm, also sein eigenes Markenzeichen eingearbeitet, wie auch das gelbe N von Nexus. Das gefällt mir sehr, sehr gut, das T-Shirt. Edge und Christian unterhalten sich Backstage über das mögliche Extreme Rules Match und Christian wirft da gerne mal einen Blick auf den Titel. Also, vielleicht kommt da dann auch mal eine Fehde zwischen den beiden. Kelly Kelly und Beth Phoenix besiegen Lay Cool. Und es gibt da so ein paar Beschimpfungen. Michelle McCool hat da Layla wohl so runtergestoßen. Natürlich nicht beabsichtigt und da gab es ein bisschen Streit und Michelle McCool ist letztlich einfach weggegangen. Michael Cole steigt in den Ring und kündigt Jack Swagger an. Beide sprachen abwertend über Jerry Lawler, bis Sin Cara herauskam und Jack Swagger via Corkscrew Dive aus dem Ring beförderte. An der Stelle gab es auch wieder diese Szene mit dem Trampolin. Diesmal konnte man das Trampolin nicht sehen und diesmal war der Sprung auch besser. Sin Cara hat die Seile immer noch berührt. Ich weiß nicht, ob es genau so sollte oder ob es wieder einen Ticken schief gegangen ist, aber es sah auf jeden Fall besser aus als Barrow. Also ich glaube, das mit den Seilen, das sah für mich so aus, als wenn das dazugehörte. Ja, denke ich auch mal. Backstage, Layla meldete sich und Michelle McCool zu einer Paartherapie an. Michelle erklärte, dass sie kein Paar sind, während Layla ihre Partnerin darum bat, lediglich zu erscheinen. Michelle McCool meinte, die letztlich immer nicht da ist, ist doch Layla. Ash setzt sich für das nächste Match zu den Kommentatoren. Und das nächste Match ist ein Number One Contender Match. Und Alberto Del Rio kann Christian via Kick von Del Rio gegen Christians Kopf besiegen. Zuvor will Brodus Clay da eingreifen und Christian steht da bei der Ringmatte und Edge kann dann letztlich den Spear gegen Brodus Clay zeigen. Christian ist abgelenkt und geht dann auf die Ringecke und bekommt da diesen spektakulären Kick von Del Rio verpasst. Da gab es übrigens auch eine sehr gute Szene mit Evan Bourne bei Raw mit diesem Kick und Alberto Rio ist also Number One Contender und wird bei Extreme Rules das Ladder Match um den Titel gegen Edge haben. Das ist das erste Match. Bei Raw wurde ja noch kein Match bei Extreme Rules festgesetzt. Nur für WrestleMania. Das SmackDown. Das war SmackDown. SmackDown war okay. Es gab diesmal, das macht man jetzt ja anscheinend immer, bei SmackDown wieder viele Rückblicke auf Raw, wo man dann als Raw-Zuschauer gerne mal weggucken konnte. Ja, das war für mich ganz gut. Deshalb habe ich die Entscheidung, das stattdessen zu gucken, auch gar nicht bereut. Naja. Ja, das war auf jeden Fall die WrestleMania-Woche und ich muss sagen, ich war sehr, sehr zufrieden damit. Also, da hat mich alles sehr gut unterhalten. WrestleMania fand ich gut, Raw fand ich gut, TAFNAF hat mich unterhalten, fand ich sehr gut. SmackDown war okay. Ja, sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Ja, Dein Fazit zur WrestleMania-Woche? von WrestleMania enttäuscht und damit dann auch, also eher enttäuscht bis auf das eine Match und damit ist die Woche dann natürlich auch ein bisschen enttäuschend. Ich muss sagen, bevor ich geguckt habe, als ich angefangen habe zu gucken, da war dann auf einmal, das hatte ich ja letzte Woche noch nicht, als wir aufgenommen haben, aber da war dann auf einmal auch die Vorfreude da. Und als ich dann eingeschaltet habe und angefangen habe zu gucken, da hatte ich das, da war das, kam mir das schon so ein bisschen wie ein schlechtes Omen aus vor, dass es ausgerechnet mit dem ersten Titelmatch schon losging. Weil da wusste ich dann schon, dass das Bryan Danielson-Match nicht kommt und das hat sich so ein bisschen auch bestätigt. Hat sich dann wieder ein bisschen neutralisiert mit dem sehr, sehr guten Triple H Undertaker Match. Worauf habe ich ja nicht gesehen, kann ich nicht so richtig sagen. Was ich gesehen habe, sah gut aus. SmackDown selber fand ich ganz gut, nicht herausragend. Und Tough Enough war für mich die große positive Überraschung. Also das ist so eine Serie, wo ich sagen muss, das sind so 40 Minuten in der Woche, auf die ich mich freue. Ja, ich mich auch. Ja, also ich muss sagen, ich bin mit der ganzen Woche sehr zufrieden. WrestleMania hat mich vor allem anfangs sehr unterhalten. Ja, eigentlich durchgehend. Also ich fand nur bei dem Main Event dachte ich dann, okay, wirklich schlecht war es jetzt nicht. Es ist interessant. Naja, auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden und ich bin gespannt, was nächste Woche bei Raw passiert. Und Tafeln, da freue ich mich auch schon. Ich muss da Ultimate Fighter gucken und. Ich bin Was sehr, ich übrigens noch was ich dachte. mal gucke, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Lockdown, weil ich habe jetzt tatsächlich seit Wochen keinen Impact mehr gesehen. Das heißt, ich weiß nicht mal, welche Matches sind. Außer, dass sie heute Morgen bei dem Podcast irgendwas erzählt haben, dass es wohl Kurt Angle gegen Jeff Jarrett gibt und irgendein bisschen Lockdown. Viel mehr weiß ich aber nicht und da bin ich eigentlich mal gespannt, ob das dann nach langer Zeit TNA doch mal wieder ein positives wird oder ob das wieder eine Enttäuschung wird. Ja, vielleicht werde ich Lockdown auch gucken, weiß ich noch nicht so genau. Was mir aber noch aufgefallen ist bei Raw, beziehungsweise ich weiß nicht, so dachte, es gibt da ja diese Fruity Pebbles, diese Cornflakes, die da jetzt immer in den Zusammenhang mit Cena gebracht werden. Durch The Rock, ja, vor einigen Wochen. Und die Crowd chantet jetzt auch immer ganz gerne Fruity Pebbles und ich habe da auch ein Poster davon gesehen. Also, diese Fruity Pebbles, die müssen momentan ziemlichen Umsatz machen. Das ist ja Werbung, die wahrscheinlich wohl gar nicht bezahlen müssen, denke ich mal. Ich nehme an, dass die vorher schon guten Umsatz gemacht haben und dass sie dadurch, dass die sehr bekannt sind, überhaupt nur erwähnt worden sind. Ja, also ich denke, also jetzt wo das so viel erwähnt wird, gibt es da bestimmt einige absolut verrückte Wrestling-Fans, die sich die Dinger jetzt einfach mal gekauft haben. Wenn es sie gegeben würde, ich würde mir sie auch mal kaufen. Ich bin auch so verrückt, dass ich das machen würde. Warum machst du das denn nicht? Ja, weil es sie ja nicht gibt. Glaube ich auf jeden Fall nicht. Hast du schon mal im Internet recherchiert, ob sie vielleicht unter einem anderen Namen hier auch existieren? Ich werde gerade mal bei Amazon nach Fruity Pebbles gucken. Bei Amazon kann man Hannover jetzt ja neuerdings auch schon Lebensmittel und alles bestellen. 96 steht auf Platz 3 und ist damit einen Platz vor Bayern München. Aha. Und ich sehe gerade, Fruity Pebbles, die gibt es bei Amazon wahrhaftig. Ach, das ist er hier. Genau die Cornflakes-Verpackung, die gibt es doch wirklich bei Amazon. Das ist nicht wahr. Und was kosten die da? 8,36 € für 425 Gramm, das ist ein ziemlicher Hammerpreis. Ja, lass dir die doch mal zuschicken. Ja, da bin ich auch gerade bei Überlegen. So, jetzt muss ich wieder einen Spendenaufruf machen. Leute, oben auf dem Blog kann man bei PayPal spenden. Spende doch mal ein bisschen und wenn ich 8 Unter dem Euro. Motto Fruity Pebbles für Mirko. Es gibt ja die Spenden für Brot für die Welt, aber hier geht es um Fruity Pebbles für Mirko. Ja, und wenn ich 8,36 € Summe habe, werde ich mir die Cornflakes bestellen, werde das natürlich auch alles via Video dokumentieren und ein Und auch live-Chat. kleines Tagebuch dazu schreiben und die jetzt natürlich auch bei jeder Sendung essen. Das wäre natürlich schon mal interessant. Ist nicht gerade im Stern so ein Artikel, Volkskrankheit Zucker? Das weiß ich nicht, ich habe den Oder Spiegel diese Woche nicht. Zucker, ich habe nur das Titelbild gesehen, ich habe mir die Zeitung nicht gekauft, aber irgendwas steht da mit Volksdroge Zucker oder Volkskrankheit Zucker oder so. Na, ich habe den Spiegel diese Woche nicht, da Macht kann ich dir keinen nichts zu Spaß. sagen. So, an der Stelle sind wir 5 Minuten vor 8. Das heißt, jetzt wäre eine gute Zeit, uns abzumelden. Thomas, du hast jetzt noch 2 Minuten Zeit, etwas zu sagen, was du unbedingt noch sagen wolltest. Ja, ich wollte unbedingt noch was sagen. Was wollte ich denn noch unbedingt sagen? Also gleich um 7:45 gibt es hier Wilsberg. Das ist eine der wenigen Krimiserien, die ich mir tatsächlich auf Sat 1 Boxen von Robert Stieglitz. Oh ja, heute Nacht gibt es in den USA eine Strikeforce-Show mit einem sehr interessanten Kampf. Und zwar der Main Event ist da Nick Diaz gegen Paul Daly. Der Paul Daly ist damals aus der UFC entlassen worden, weil er hat da einen Kampf gehabt und hat dann, der Gegner von ihm hat ihn wohl während des Kampfes so geärgert und ihm da auch irgendwelche komischen Sachen zugeflüstert, dass er nach dem Kampf nochmal auf seinen Gegner eingeschlagen hat. Und das ist natürlich absolut nicht erlaubt und deshalb wurde er aus der UFC entlassen und ist jetzt, und da wurde, hat dann auch der Chef der UFC gesagt, er ist auch bei UFC arbeiten können. Jetzt ist er interessanterweise bei Strikeforce. Strikeforce wiederum wurde ja von UFC gekauft. Gehört jetzt also eigentlich UFC. Trotzdem steht er bei Strikeforce morgen oder heute Nacht im Main Event. Interessant, interessant. Und es dürfte auch ein spannender Kampf werden. Na denn, ich bin jetzt noch mit dem Hochladen beschäftigt. Dann werde ich auch ein bisschen Buffy gucken danach. Und ich glaube, die neue Phase werde ich dann morgen früh hören. Ja, das auf jeden Fall dazu. Und nächste Woche gibt es dann noch das große Comeback des Match der Woche. Nächste Woche werde ich dann endlich ankündigen, was es für ein Match der Woche gibt. Und damit würde ich sagen, schließen wir unsere dieswöchige Ausgabe. Alles rund um WrestleMania, die WrestleMania-Woche im großen Review. Ich denke, das war eine sehr informative und gute Ausgabe. Und Thomas darf jetzt die letzten Worte sagen. Produziert worden ist und auch in der Vision ist das wohl Album des Monats. Und das erste Hören, das macht auch einen ganz guten Eindruck. Und damit darfst du die letzten Worte der Sendung sagen.